Fans für die Ohren. Ja gut, dann will ich dann mal die Sitzung eröffnen. Wir haben die Landesvorstandssitzung am 28.05.2015. Sitzungsbeginn nach meiner Rechnerzeit 20.39 Uhr. Ich mache den Versammlungsleiter. Protokollant ist die Vaku. Das Pad haben alle? Gut, dann ist der Paki anwesend, der Stahlrabe, der Bernd und der Sebastian. Damit sind wir beschlussfähig. Entschuldigt ist der Dennis Deutschkemper und der Marc. Unentschuldigt der Thomas und der Manfred. So, und dann kommen wir auch schon zum Protokoll. Das Protokoll vom 14.05.2015. Hat irgendjemand der anwesenden Vorstandskollegen da irgendwelche Anmerkungen? Ist alles gut. Oh, schick. Dann möchte ich das abstimmen lassen. Wer ist für die Annahme? Ich fange oben an. Paki? Dafür. Ja, ich bin auch dafür. Stahlrabe? Dafür. Bernd? Dafür. Sebastian? Dafür. Ja, damit. Genau. So, nächster Punkt wäre dann Berichte Landesvorstand. Ich habe gerade etwas zu hoch gescrollt. Ich muss erstmal zurückkommen. Da haben wir jemanden vom Landesvorstand, klar haben wir den Landesvorstand da. Entschuldigung, bin jetzt verrutscht. Von Landesfraktion wollte ich schon sagen. Die Tätigkeitsberichte. Paki, möchtest du anfangen? Jo. Es gab so ein paar Termine, die ich besucht habe. Unter anderem unsere Vorstandsklausur am 17. Das war sehr angenehm, fand ich. Also eine Runde, wo wir uns vor allem erstmal persönlich näher kennenlernen konnten und so ein bisschen Einarbeitung der neuen Kollegen gemacht haben, ein bisschen Vorstellungsrunde und mal so ein Rantasten, was wir so in der Arbeitsteilung besser koordinieren können. Dann haben wir am 23. Mai gleich zwei Termine in Düsseldorf gehabt, denen ich beigewohnt bin. Das war einmal der March Against Monsanto und dann noch der CSD. Am Freitag davor habe ich dann auch noch ein bisschen mit Aufbauen geholfen und war insgesamt super voll, super viele Leute und auch sehr positive Resonanz. Stand von den Parteien war der meistbesuchteste und auch der größte Stand und die Stimmung war dementsprechend ziemlich gut. An der Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die vielen Piraten von außerhalb, die uns geholfen haben, da die Flyer und die Aufkleber unters Volk zu bringen. Dann habe ich eine Demo organisiert, beziehungsweise angefangen zu organisieren, ist noch nicht ganz fertig alles, für den 13.06. in Düsseldorf, die Freiheit statt Angst Demo. Da ist an dem gleichen Tag ist auch der internationale Tag der Privatsphäre. Und bisher habe ich auch schon so ein paar Unterstützer dazu bekommen. Dann habe ich noch mit der Polizei telefoniert, wirklich der Anzeige, die wir aufgegeben hatten, nach dem Datenleak. Der wollte noch Informationen haben. Ansonsten so der übliche tagespolitische Kram, ein bisschen AGÜA, ein bisschen Umlauf, Beschlüsse, Tickets, Telefonate. Und hinzu kam dann noch, dass ich momentan so ein bisschen eingespannt bin bei der SG-Website und der SG-Online-Redaktion und SG-Gestaltung. Wir planen da das Website-Team, das von WordPress, das Piratenkleider-Team zu überarbeiten mit ein paar Leuten aus der Gruppe. Und im Zuge dessen soll eben auch das Corporate-Design vom Bund und von den Landesverbänden einfach mal runtergebrochen werden auf die unterschiedlichsten Medien und Formulare und was wir sonst noch so alles haben, weil da ist im Moment einfach Kraut und Rüben. Das war so ein Beschluss aus der 1V-Sitzung und der Pressetagung in Weimar. Das mache ich so nebenbei. Mittwochs treffen wir uns da immer und letzten Wochenende im Juni machen wir dann nochmal so eine kleine Klausur, wo wir das alles fertig kriegen und stellen das dann uns Buch vor. Ja, das war's zum ganzen Bastel. Jo, Sebastian? Ich habe mich im Request Tracker um ein paar Tickets gekümmert. Ich habe die Satzung, die uns freundlicherweise per PDF vorbereitet erreicht hat, in Wiki-Format schon mal pasten können. noch nicht online stellen können, weil mir da die Rechte zu fehlen. Deswegen habe ich mich auch noch Zugänge gekümmert und dauert leider alles ein bisschen länger, als ich erhofft habe. Ich habe in der Öffentlichkeitsarbeit Blogs lektoriert und PMs mitgeschrieben und bei Masch haben wir uns dann halt zusammengesetzt und uns gegenseitig besser kennengelernt und so ein paar Aufgaben zugeschoben. Ansonsten hatte ich in den letzten paar Tagen recht viel noch im KV Münster zu tun, weil ich halt die ganzen Vorbereitungen für KMV gemacht habe und auch Sachen zusammengesucht habe, die für den neuen Vorstand wichtig sind. Ja, danke Sebastian. Ja, Thomas und Manfred sind ja nicht da. Die werden das dann noch nachtragen müssen. Bernd. Ja, warte Sekunde. So, da bin ich. Also, das, was ihr so grillen, wenn ihr so grillen und lockeres, fröhliches Beisammensein, ne, um Grillgut und Bier so als Tätigkeitsbericht so verkauft, ja, also quasi Party machen und so, habe ich gearbeitet an dem Wochenende. Ich war in Berlin halt auf dem Schatzmeistertreffen 2 Tage. Insgesamt 3 Tage mit Anreise. Wir haben dort 2 Tage sehr konzentriert halt über die finanzielle Situation der Partei diskutiert und verschiedene Strategien, Visionen, Ideen durchgesprochen. Ich hatte ja in der vergangenen Woche bei der Sprechstunde schon umfangreich Bericht darüber erstattet. Es werden da auch noch weitere, sagen wir mal, offizielle Dinge kommen, die für die Marina in Kassel eingeplant sind. Hatte einen Großteil Zeit jedenfalls gebunden. Ich habe mich nochmal um verschiedene Personaldinge gekümmert, verschiedene Spendengeschichten und ansonsten hatte ich in dieser Woche leider sehr, sehr viel Kommunal zu machen, der ja mit dem Landesvorstand nicht viel zu tun hatte. Es hat mit Abstand die meiste Zeit gebunden dieses Mal. Sorry, beim nächsten Mal wird es wieder mehr. Ja, danke Bernd. Ja, da bin ich dran. Ja, mal vom Tagesgeschäft, Verwaltungskram abgesehen, ein paar Mails, ein bisschen Ticketbearbeitung. Ja, hauptsächlich mit Björk wieder zusammengearbeitet, mit entsprechenden Einladungslisten, ein Austritt, alles was damit zusammenhängt, ein bisschen mit unserer Frau Datenschutzbeauftragten Mailverkehr gehabt, der sehr ausführlich war. Ja, ich habe der AG Technik aufgrund im Moment starker Unterbesetzung zu Handreichungen meine Hilfe noch angeboten per Ticket, um da vielleicht bei Einrichten, Löschen, Mailadressen, RT-Admin-Tätigkeit und so weiter ausreichend helfen zu können. So, ja, dann hatten wir einen Stammtisch in Oberhausen. Wir hatten das Kennenlerntreffen bei Masch. Ich war bei Landesvorstandssprechstunde dabei. Hab seit gestern Abend irgendwann so 21 Uhr meinen VPN-Zugang bunt. Kann jetzt auch endlich ins CM rein und habe gestern Abend die ersten Sichtungen da durchgeführt. Jo, das war's dann so von meiner Seite. Daniel. Ja, bei mir ist das auch immer das Gleiche. Schatzmeister-Dinge, Tickets, Umlaufbeschlüsse, Mails, Stammtisch Meerbusch. Dann war ich heute, gestern, heute, morgen bin ich wieder in der LGS, Samstag sowieso, zum Japan-Tag, hab ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen klar gemacht. Ein Handwerker hat ein paar Sachen in Ordnung gebracht. Ja, und mit Martin gequatscht, einfach so den normalen Kontakt zu unserem Angestellten. LAVO-Sprechstunde habe ich mitgemacht, ein bisschen Korrespondenz habe ich gemacht. Und dann diese Socializing-Klausur bei Maschinen Wesel. Und um dem Bernd das nochmal zu sagen, das war ja nicht nur Party und Bier, ne? Wir haben ja auch wichtige Sachen besprochen, so ist es ja nicht. Wieso Party und Bier waren doch die wichtigen Dinge? Nachdem. Ja. Berlin vielleicht. Fertig. Gut, danke Daniel. Der Dennis Deutschkämper und der Marc sind entschuldigt. Ralf? Ja? Kämer. Deutschkämer. Ja, der Monitor ist so klein. Alles klar, Deutschkämer. Ich sollte vielleicht nur Dennis sagen. So, gut. Mal zum nächsten Punkt. Berichte Statistik. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht unbedingt alle vorlesen. Die kann jeder nachlesen, oder? Ja. So, dann ist noch die veraltete, jeweils auftauchende Auflistung der Guthaben der teils virtuellen Gliederungen. So, der nächste Punkt wäre Infos der Fraktion. Jetzt sind wir da, wo ich vorhin schon mal hin wollte. Haben wir jemanden von der Fraktion anwesend, der was sagen möchte? Der Thomas Wolbert ist gerade reingekommen. Der kann vielleicht noch so ein bisschen den Tätigkeitsbericht nachliefern. Ja, sorry for being late, ne? Also ich war gerade noch in der im Ausschusssitzung im Stadtrat für Stadtentwicklung und Umwelt. War gerade zu Ende und jetzt hatte ich irgendwie Schwierigkeiten, da reinzukommen. Ich habe immer noch eine Zutrittsrechte, ich weiß auch nicht warum, aber egal. Auf jeden Fall ganz kurz, ich war ja am Samstag, wie die verschiedenen anderen, auch in der Zukunftskongress. Das war sicher sehr, sehr interessant, eben auch in die verschiedenen Impulsvorträge. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall auch öfters machen, auch etwas noch breiter hinaustragen. Und ja, ansonsten habe ich erstmal noch nichts weiter zu berichten. Ja, danke, Thomas. Sonst noch jemand dazugekommen? Nee, ne? Paki, ja? Aus der Fraktion wüsste ich jetzt nicht, wer da ist. Also ich sehe zumindest keinen. Ja, dann überspringen wir das mal. Dann kommen wir dann zum nächsten Punkt. Zeile 147, Termine. Am 30.05. Japan-Tag in Düsseldorf. Infostand des Kreisverbandes. Unterstützung aus ganz NRW und auch die Landesgeschäftsstelle wird besetzt sein. Möchte da noch jemand was zu sagen? Also ich kann da auch nur zu aufrufen, wer vielleicht bei hoffentlich schönem Wetter Lust hat, uns besuchen zu kommen. Ja, suchen. Ich werde wahrscheinlich in der LGS sein, mit Sicherheit. An anderer Stelle, an gewohnter Stelle ist wieder der Infostand der Düsseldorfer Piraten. Und da werden tausende von Piratensäbeln geknotet. Da wird immer Unterstützung bei gebraucht, sei es nur zum Aufpumpen oder zum Kekse vorbeibringen. Kommt vorbei, es war eigentlich immer sehr nett da. Ja, der nächste Punkt wäre Freiheit statt Angsttour. Entsprechende Links sind im Pad drin. Dazu noch jemand was anzumerken? Ja, alle Piraten, die irgendwie da irgendwo einen Link finden, den sie anklicken könnten, um halt Kontakt zu den Orga-Teams vor Ort zu bekommen, sollten das tun und ihre Unterstützung anbieten. Die sollten auf jeden Fall mithelfen, dass da irgendwie die Massen auf die Straßen gehen. Ich glaube, dieses Thema ist nie so akut, so bespielbar wie heute in diesen Tagen. Macht da was draus. Danke, Sebastian. Gut, der nächste Punkt ist 6.6., das dritte kommunale Vernetzungstreffen im Unperfekthaus. Anmeldung wird gebeten beim Toso melden, beziehungsweise eine Anmeldung an die Mailadresse kvt@piratenfraktion-nrw.de. Nicht wie manche Leute es auf der NRW-Mailingliste machen. Ich weiß nicht, ob es ankommt. Ich glaube, der Toso liest die nicht mehr. Dazu noch Fragen. Was? Wie war das? Der Toso liest sie nicht mehr? Die NRW-Mailliste, das Ach so. Kann ich lesen, aber die liest. Ach so, also, aber die Mails an KVT, die liest er noch. Wäre unwahrscheinlich, wenn die nicht liest, weil darauf soll man sich ja anmelden. Aber die ersten Mails liefen schon auf der NRW-Mailingliste. Ja, obwohl das Thema gehört ja mehr auf die Kommunalliste. Ist auch egal, kommt da hin, das wird gut und cool und geil und alles super. Ja, wie gesagt, wichtig, kvt@piratenfraktion-nrw.de ist die Mailadresse für die Anmeldung. Gut, nächster Punkt wäre am 13.06. Marina Kassel und auch IDP, International Day of Privacy. Dazu jemand noch Anmerkungen? Gut, und am 12.07. wäre dann die Hanf-Demo in München. Ist da noch jemand, der was sagen möchte? Gut, ja, dann kommen wir zum nächsten Zeile. Darf ich kurz was einschieben? Ja, darfst du. Also, ist ja üblicherweise fast immer so, dass wenn ich das sage bei den Piraten, immer gerufen wird, ob er erzählt vom Krieg. Und ich hoffe, dass mir die Susanne in Sachen Datenschutz auch verzeihen kann, wenn ich das hier jetzt so erwähne. Aber ihr kennt vielleicht unseren Jorgo 2, der hier als Jorgo 2 durch den Äther geistert, also durch Mumble geistert. Der ist mittlerweile tatsächlich Opa geworden, nämlich vor 2 Tagen. Nee, gestern sogar, wenn ich mich recht entsinne. Der Wirkungstreffer hat für den Nachwuchs gesorgt und den guten Jorgo jetzt tatsächlich zum Großvater gemacht. Ich denke mal, ich spreche für den Gesamtvorstand, wenn ich unserem Kollegen Wirkungstreffer alle besten Wünsche des Vorstands bei dieser Gelegenheit hier mal übermittle. Absolut. Lieben Gruß an Bianca, die war ja mal Teil unseres Teams und ich habe ihr schon meine Glückwünsche zukommen lassen und habe mich riesig gefreut, dass alles gesund und munter ist. Yay. Ja, gute Nachricht. Glückwunsch. Ja, wir freuen uns dann jetzt auch über Tickets für Neugeborene in Reihen der Piraten, damit wir das künftig bei jedem Neugeborenen tun können. Wir können ja beim nächsten LPT mal irgendwie zusehen, dass wir Stimmrecht auch schon für, sagen wir mal, unter 1 einführen. Wahlrecht 0, sage ich dann nur. Und ich gebe dann auch meinen Senf dabei. Solltest du mal zu Unterstützungsfragen haben, ich mit 3 Enkeln kann da gut mitreden und Auskünfte geben. Gut, hat sonst noch jemand was anzumerken? Ja, zur Marina Kassel fährt aus dem Vorstand. Ja, also ich wollte gerade antworten. Weiß von Dennis, dass er fährt. Ich würde auch da sehr gerne hinfahren und ich würde halt auch versuchen, aktiv die Interessen von NRW dort zu vertreten. Ja, der Timecodex und seine Frau fahren auch hin. Maya ist da und ich glaube noch 2 Leute aus dem Vorstand. Ich weiß nicht genau, wer. Ja, ich habe gesagt, ich fahre auch hin. Und ich auch. Ah, okay. Dann war ja, das Stahlrabe und oh, auch noch. Wow. Also zumindest haben wir das im Ticket so beschlossen. Und wenn ich jetzt die Seite zur Hand hätte, könnte ich sogar nachgucken, aber die habe ich gerade nicht zur Hand. Da gibt es nämlich so eine Anmeldeliste, wo, glaube ich, alle drinstehen. Ja, ich würde dann gerne jetzt mit den Anträgen weitermachen. Ist noch irgendwas? Da ist jemand im Sprecherraum, der Herr Beckmann. Ja, Beckmann Reinhard, ich habe da mal eine Frage. Ich habe dem Petpack schon mal eine E-Mail geschrieben. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar am 18.06.2015 findet eine überparteiliche Veranstaltung zum Thema BGE statt. Und zwar ist die im Kultur- und Bildungszentrum in Berlin-Weißensee. Und zu dieser Frage bitte wird auch einer von der Piratenpartei teilnehmen und andere Bundestagsabgeordneten. Jetzt kostet die Veranstaltung natürlich Geld und 240 Euro. Wie sieht es mit einem Zuschuss aus durch den LV NRW? Für die Piratenpartei kommt dann der Michael Ebener. Wem hattest du ein Ticket gemacht oder wem hattest du eine Mail geschickt? Dem Patrick, wo er hatte gefragt, wie man da am besten vorgeht, ob ich jetzt einen offiziellen Antrag stellen muss und wenn ja, wie lange das braucht oder wie das geht. Wenn denn dies, was ich gerade gemacht habe, Antrag sagen soll, möchte ich das als Antrag formulieren. Paki, sagt dir das was? Ich guck gerade mal. Ja, ich meine, der Toso hat dir doch sogar geantwortet, ich bin da nicht zugekommen. Ja, der Toso hat kein Geld mehr frei. Also, ja, ich kannst da gerne einen Antrag zu stellen, allerdings halte ich da nicht so viel von, dass da NRW was beisteuert. Also entweder das machen alle Landesverbände oder eben der BUFO, weil es eine Bundesveranstaltung ist oder keine Ahnung. Also 18.06. finde ich auch ein bisschen knapp. So, ja, richtig ist aber, dass wir auch die anderen Landesverbände anfragen. Also ich frage jetzt mal für NRW. Okay. Wollen so 50, 60, 8 Euro. Wir wollen ja nicht die ganze Summe haben. Also ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, worum es geht. Ich hätte da schon gerne einen schriftlichen Antrag für, über den man abstimmen kann, wo genau drin steht, was ist das für eine Veranstaltung, wer will da hin, warum soll der LVNRW, also einfach karitativ geben wir für sowas kein Geld dazu. Wenn, dann muss das schon irgendwie einen Nutzen haben, zur politischen Willensbildung beitragen oder sonst irgendwas, bitte mit einer Begründung. Und dann an Vorstand@Piratenpartei und dann geht das auch relativ schnell, dass wir das durchstimmen. Okay, danke für die Information. Dann machen wir das so. Ich habe den Text von der Mail mal in den Channel kopiert. Gut, aber ich wäre auch dafür erstmal einen Antrag stellen und dann sehen wir weiter. Gut, ich bin dann immer noch bei meiner Zeile 155. Anträge an den Landesvorstand. Geht los mit einer Wiedervorlage. Das war... mein Antrag. Genau, Packis Antrag war das. Terminplanung Landtagswahl 2017. Da hatten wir in der letzten Sitzung nur die Planung für 2015 im Prinzip abgestimmt und auch angenommen, außer einer Enthaltung von Stab. Und der zweite Teil, also 2016 bis 2017, wäre dann heute diskutieren. Also ich tue mich da nach wie vor schwer mit. Ich würde mich dann auch enthalten, wenn ich das mal so lapidar sagen soll. Ich habe da im Moment keine Synapsen für frei. Und ich weiß auch nicht, ob das Thema mal so eben in einer Vorstandssitzung diskutiert werden kann. Also dafür steht ja drin, dass wir gewisse Eckdaten festlegen, damit wir Leute damit beauftragen, die sich darum kümmern. Ja, weil ich der Meinung bin, dass das alles alleine der Vorstand nicht wuppen kann. Und das ist im Prinzip auch das Ziel, dass eben jetzt schon damit angefangen wird. Das gilt genauso für die finanzielle Situation, die wir auch irgendwo, wo wir uns noch mit drum kümmern müssen, dass bis 2017, dass wir da auf festen Füßen stehen. Wie wir das dann ausgestalten, ich meine, das ist angegeben mit Quartalen. Also das ist relativ weit gefasst. Sind keine einzelnen Termine in irgendeiner Form schon festgelegt oder so. Es gibt auch noch die Möglichkeit, diese Terminplanung, wenn man sieht, dass es nach vorne oder nach hinten nicht passt, durchaus den einen oder anderen Termin in ein darauffolgendes Quartal zu legen, wenn es denn irgendwie in der Nähe des vorherigen Quartals ist. Das sind keine Sachen, die uns in irgendeiner Form wehtun, sondern es dient allein der Übersicht, es dient allein der Vorausschau und eben auch für die Mitglieder, die sich mit der Planung jetzt in irgendeiner Form noch gar nicht auseinandergesetzt haben, einfach auch mal so einen Überblick zu haben, was da auf uns zukommt, ja, dass die sich darauf auch einstellen können. Und für uns sind es halt so Milestones, das wissen, okay, das müssen wir in der Zeit noch abarbeiten. Wir hatten ja in der letzten Sitzung das auch schon besprochen, diesen Zeitplan. Und da gab es ja irgendwie Einwände bzw. Anregungen, die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2017 irgendwie weiter nach hinten zu legen. In dem Antrag jetzt steht ja noch drin, zweites Quartal 2016. Hat sich da bei dir irgendjemand gemeldet? Nö, ich hatte auch erwartet, dass da irgendwie Änderungsanträge oder sowas kommen oder dass zumindest die Leute, die in der letzten Sitzung waren, vielleicht auch heute nochmal da sind. Ich persönlich bleib bei der Planung. Ich werde den Antrag auch so nicht ändern. Es sei denn, es gibt jetzt irgendwie eine Mehrheit, die sagt, wir ändern den und dann ändern wir den. Also ich bin da jetzt auch nicht stur oder so, aber ansonsten würde ich das jetzt so durchwinken wollen. Können ja auch gerne mal Leute in den Sprechenraum kommen und ihre Meinung dazu nochmal kundtun. Ich fand die Einwürfe von Moni und Grumpy in der letzten Sitzung interessant, aber das hat mich jetzt nicht dazu bewegt, da irgendwas zu ändern. Bernd, du hattest eine Wortmeldung. Also ich hatte in der vergangenen Woche oder bei der vergangenen Sitzung, als wir das Thema besprochen haben, bewusst auch nichts dazu gesagt. Allein weil ich halt auch erstens den Vorstand nicht schwächen wollte und zum anderen, weil ich auch den Kollegen aus dem Landtag da nicht die Beine wegtreten wollte. Ich finde das gut, früh mit der Planung anzufangen, auch mit dem Bewusstsein, dass da eine Wahl kommt, das finde ich alles völlig in Ordnung. Die Punkte, die Moni damals gesagt hat, halte ich für äußerst diskussionswürdig, wenngleich ich da auch streckenweise eine komplett andere Meinung vertrete. Aber ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt, sowas zu beschließen, auch in den Milestones, in den Details, vielleicht die Klausurtagung mit der Fraktion wäre, weil ich das besser finde, wenn Vorstand und Fraktion gemeinsam quasi zumindest mal mit einer abgestimmten oder auch ausdiskutierten Standpunkt damit an die Öffentlichkeit gehen. Du weißt, dass der Termin, den wir für die Vorstands-LAFO-Klausur festgelegt hatten, Ende August ist, ne? Ist mir bewusst, ja. Also, kann ich aber nicht ändern. Wochenende vom 22. 23. Dann ist fast das dritte Quartal vorbei von 2015. Das heißt, das gesamte zweite Quartal, was wir ja schon beschlossen haben, also Planung des politischen, Tag der politischen Arbeit, das kommt, die Ausschreibung, die wären dann eben alle verschoben. Also das würden wir dann halt alles danach machen. Oder meinst du jetzt nur die Planung für 2016, 2017? Also gut, wenn du jetzt von Ausschreibungen redest, sehe ich nicht, dass sie zwingend daran hängen würden, weil, keine Ahnung, was ein Wahlkampfteam und ähnliches, die brauchst du ja so oder so. Damit könntest du theoretisch schon anfangen. Ich würde halt, das, was zum Beispiel halt dann auch Termine AVs angeht, den ganzen Problemkreis, den Moni halt angesprochen hat, den würde ich halt ehrlich gesagt aus nachvollziehbaren Gründen, denke ich, halt in Abstimmung mit der Fraktion machen wollen. Also das hilft ja nichts, wenn wir uns da jetzt irgendeinen Zeitplan zurecht meißeln, ja, und die Fraktion fasst sich an den Hut und sagt, ja, sag mal, seid ihr noch ganz dicht, was soll das? Dann hast du den ersten Knatsch schon, den hast du dann schon hausgemacht wieder und fängst an, 2 Wochen über Änderungen, Sinnhaftigkeit irgendeiner Zeitplanung zu diskutieren. Da fände ich es besser, man hat sich zumindest mal, was diese Sachen angeht, abgestimmt. Beauftragungen, Ausschreibungen und so weiter, ich habe das, was ich überflogen habe, sehe ich nicht, dass das jetzt irgendwie abstimmungskritisch wäre mit der Fraktion. Gut, das heißt, du würdest den Antrag, also den Rest des Antrags schieben wollen bis in den September quasi. Also da ich nicht davon ausgehe, dass wir eine Sondersitzung hinkriegen oder Sondertermin dafür hinkriegen, weil das ist relativ unwichtig offensichtlich auch für den Rest der Gang, ich sag das mal so brutal, bleibt nichts anderes übrig. Also es wäre schön, wenn wir dafür meinetwegen Sondertermin machen könnten, aber wie gesagt, sehe ich dafür die Kapazität nicht bei den Freunden. Vielleicht kann ja mal einer aus der Fraktion in den Sprechenraum kommen und dazu was sagen. Aus der Fraktion ist keiner da. Ich hatte auch eben auf Piratica den Gampi angeschrieben, da kam bis jetzt noch keine Reaktion. Ja, aber jetzt doch mal ganz im Ernst, wenn wir das jetzt so beschließen, das ist doch dann nicht anschließend in Stein gemeißelt und lässt sich nicht mehr ändern, oder? Ja, dann machst du erst recht keinen Sinn. Es macht sich alles an diesem Termin für die Aufstellungsversammlung fest. Der Rest, was die Reihenfolge der Sachen angeht, ist ja in sich logisch und da habe ich mir ja was bei gedacht. Ich glaube, da waren in der letzten Sitzung jetzt keine größeren Bedenken in irgendeiner Form. Ich würde nur vorschlagen, wenn sich das wirklich an einem Termin jetzt festhängt, also sprich der Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl, dann lass uns den rausnehmen und das nach der Fraktionssitzung oder Fraktions-LAFO-Klausur da mit denen diskutieren und dann nochmal genau überlegen. Allerdings möchte ich dazu anmerken, die Entwürfe, die Moni und Rumpy in ihren jetzigen Funktionen als parlamentarische Geschäftsführer und auch stellvertretende Fraktionsgeschäftsführerin da eingebracht haben, die Hauptsorge war ja die, dass, wenn wir das so früh machen, dass Leute, die dann nicht mehr auf die Liste gewählt werden, ihre Arbeit im Parlament einstellen würden. Und da muss ich sagen, kannst du eh nicht verhindern. Und ob du die Aufstellungsversammlung 6, 8, 9, 10, 15 Monate vor der Wahl machst, der Schaden ist der gleiche und die Leute sind letztendlich dann auch beschädigt. Also das können wir nie verhindern. Auch nicht durch so einen Termin. Das sehe ich auch so. Das kann man, also man kann es allenfalls irgendwie ein bisschen schmälern, die Auswirkungen, indem man die etwas weiter nach hinten schiebt. Aber wir hatten ja auch schon irgendwie uns, ich glaube, mehrheitlich dafür gesprochen. Sehr abgehakt. Dann kann die Vako doch gerade was sagen, bitte. Die würde ich gerne mal hören. Ich fürchte, ich bin auch abgehackt, aber ich probiere es mal. Ihr habt also vorgesehen 2016 3, ich sage jetzt mal, Landesparteitage, von denen einer eine Aufstellungsversammlung wird, wenn ihr dieses Wort Aufstellungsversammlung einfach mal rausnehmt und von 3 Landesparteitagen ausgeht, dann wäre das vielleicht so zu beschließen. Finde ich eine gute Idee. Du meinst, dass wir uns das noch offen lassen, also dass wir zumindest sagen, im ersten Quartal ist der erste Landesparteitag, im zweiten Quartal ist der zweite und im vierten Quartal ist der dritte, weil drittes Quartal ist Sommerferienkram und so. Dann sind auf jeden Fall die Termine schon mal festgezogen, ne? Ja, das würde ich auch noch mitmachen. Das ist ein guter Punkt, Vaku. Und dann können wir mit der Fraktion dann nochmal reden und in uns gehen und dann gucken, ob wir den auf dem ersten oder auf dem zweiten Landesparteitag in. Das Ding ist halt, da hängt halt noch ein bisschen was dran, weil du darfst nicht vergessen, dass wir das Wahlprogramm halt irgendwie auch noch durchziehen müssen. Dann müssen wir gucken, dass das Wahlprogramm nicht vor der Aufstellung, wir können sagen, wir machen das Wahlprogramm vor der Aufstellungsversammlung. Das ist eine philosophische Frage, keine Ahnung. Also ich halte es für sinnvoll, das Wahlprogramm vor der Aufstellungsversammlung zu machen. Ja, natürlich. Die Leute wissen, wofür sie kandidieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen absoluten Profi in Energiepolitik haben und wir aber im Wahlprogramm das Thema Energiepolitik nur mit zwei Sätzen schreiben, der wird es natürlich sehr schwer haben. Das finde ich einen sehr sinnvollen Vorschlag. Zuerst das Programm und dann die Kandidaten. Ich möchte euch aber ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass während einer Aufstellungsversammlung keine anderen Sachen gemacht werden dürfen, außer die wird so unterbrochen, wie wir das, glaube ich, mal in Halle hatten, dass da immer so hin und her gesprungen werden muss. Denkt bitte dran, dass da auch noch Vorstandswahlen in das Jahr irgendwie mit rein müssen. Ne? Ja, also ich habe das ja so angelegt, dass der erste Parteitag 2016 Programm ist, dann der zweite wäre die Aufstellungsversammlung und der dritte wäre die Neuwahl des Landesvorstandes. So, da kann man jetzt sagen, okay, wir nehmen die drei Punkte raus, sondern sagen einfach nur LPT 1, 2, 3, Quartal 1, 2, 4 und schauen dann noch im Laufe des dritten, vierten Quartals 2015, wie wir das handhaben. Aber dann hätten wir zumindest schon mal so die Reihenfolge oder die Terminfenster gelegt. Das heißt, ich würde rauslöschen Zeile 230. Ich überlege gerade, wenn wir im vierten Quartal den Vorstand neu wählen, dann muss der ja auch erstmal irgendwie ins Boot geholt werden, beziehungsweise muss Zugänge bekommen. Und das dann alles irgendwie in der Hochphase der Vorbereitung des Wahlkampfs fürs Frühjahr. Sollte man nicht irgendwie vielleicht zumindest auf einem der nächsten LPTs mal irgendwie fragen, was die Mehrheit davon halten würde, die Vorstandswahlen nach die Landtagswahl zu legen? Wir könnten auf dem nächsten Landesparteitag einen Satzungsänderungsantrag einreichen zur Verlängerung der Vorstandswahlen um 2 Jahre oder sowas. Ich weiß nicht, ob das geht, per Beschluss irgendwie einfach ein LPT auszusetzen, weil das ist Satzung. Du kannst das, glaube ich, Satzung, da geht nicht irgendwie ein sonstiger Antrag drüber. Die Satzung sagt, dass einmal im Kalenderjahr also der Vorstand gewählt werden muss. Satzung ist 2/3 und sonstige. Ja. Also entweder du reichst einen Satzungsänderungsantrag ein dieses Jahr, dass die Wahl alle 2 Jahre stattfindet, weil dann wären wir nämlich 2015, 2017, dann hätten wir 2016 gar keine Vorstandswahl und dann müssten wir dann halt im Nachgang die Satzung wieder ändern und wieder jährlich einführen. Und wenn du ein LPT noch von dem zweiten ins dritte Quartal schiebst, dann hast du 1, 3, 4 besetzt. Mit natürlich dem Risiko, dass du deine AV halt definitiv nicht im zweiten Quartal machst. Weil die könntest du dann nur im ersten Quartal machen. Ja, also viertes Quartal wäre definitiv etwas spät. Weil die Wahlen sind im Mai und dann hätten wir nur 5, 6, 7, 8 Monate, je nachdem, für die Kandidaten überhaupt bekannt zu werden. Deswegen habe ich das so früh gemacht, damit. Du machst im vierten Quartal eine LPT für Vorstandswahlen, machst im dritten Quartal eine AV. Also gesetzt im Fall, dass das halt bestätigt wird, machst im ersten Quartal oder wann auch immer. Im ersten Quartal machst du halt programmatischen Krempel. Ja, deswegen habe ich die Aufstellungsversammlung ja auch ins zweite, man könnte noch darüber nachdenken, die Aufstellungsversammlung ins dritte Quartal zu legen. Aber ansonsten ist da nicht mehr viel Spielraum, weil ja, das erste ja. Quartal geht nicht, weil da der Zeitraum zu lang ist. Ja. Ja, sag ich also, ja, aber Bernd, der Einwand war doch, wenn wir im Quartal 4 den Vorstand ersetzen, dann muss sich der neue Vorstand in der heißen Wahlkampfphase erst neu einarbeiten und den ganzen Formalkram, der uns ja jetzt ja hinreichend bekannt ist, wieder durchziehen. Und dann geht uns zu viel Zeit verloren. Das war ja der Vorschlag vom Wastel. Ja, der müsste alte Vorstand ist gleich neuer Vorstand, ganz einfach. Das geht nicht. War ein Scherz, Herrgott, ja. Also der Vorschlag war jetzt im ersten Quartal Programmparteitag, im zweiten Quartal Vorstand und Programmerweiterung und im dritten Quartal Aufstellungsversammlung. Den Stammtisch. Ich kopiere den Masch mal hier eben in die anwesende Liste und begrüße dich ganz herzlich. Ja, also hallo Masch, also für ein halbes Jahr brauchst du auch keinen Vorstand zu wählen, das ist ja dann auch albern. Also wenn du in 2000, jetzt muss ich mal schwer rechnen, 15, also 2015 irgendwann im Herbst einen Vorstand wählst und in 2016 im zweiten Quartal schon wieder einen Vorstand wählst, was soll der Quark denn? Der Grandpa, Wolf, sag was. Naja, spricht irgendwas dagegen, wenn ihr das hier als Rahmenplan verabschiedet und im Prinzip die genaue Auslegung dann zumindest dieser Punkte in Abstimmung mit der Fraktion, die da ja wohl Sorgen hat, dass sich Leute mental verabschieden, wenn sie nicht mehr antreten können, was ja schon eine kuriose Vorstellung ist, und das dann einfach so mit Leben zu füllen oder dann schon einen Fahrplan zu haben, an dem man sich richten kann. Und ihr seht das ja in der Diskussion mit dem Termin, da wird man das eine oder andere sicher noch justieren können, aber der Fahrplan ist doch gut als solcher. Ja, das ist genau meine Argumentation. Also, ich frage jetzt nochmal meinen Kollegen, wollt ihr das rausnehmen mit der Festlegung, wann die Aufstellungsversammlung ist oder nicht? Masch, du bist jetzt neu dazugekommen, wir hatten überlegt, dass wir die Reihenfolge der LPTs für 2016 in der Planung nicht festlegen, sodass wir sagen, okay, wir sagen zwar, die LPTs liegen in den jeweiligen Quartalen, es sind ja drei, aber wir nehmen raus, wie die in welcher Form die gefüllt werden. Ich habe die Diskussion jetzt nicht mitbekommen, ich enthalte mich. Okay. Ralf? Ich bin dafür, ja. Das rauszunehmen. Ja. Die Zahlen rauszunehmen mit dieser Aufstellungsversammlung. Dass wir dreimal Landesparteitag haben, ja? Ja, genau, dafür. Okay. Also diese Bindung rauszunehmen finde ich auch gut. Bei der endgültigen Abstimmung enthalte ich mich dann aber auch wieder. Mhm. Bernd? Die Bindung rausnehmen finde ich in Ordnung, ansonsten hat Wolf völlig recht. Ja, das widerspricht sich jetzt, aber egal. Thomas? Ja, auf jeden Fall Reihenfolge festlegen und ja, wenn die Bindung im Augenblick das Thema ist, dann lassen wir das mal raus, aber ansonsten bin ich dafür. Was denn? Ich sehe Argumente für als auch gegen eine frühe Aufstellungsversammlung. Ich könnte mit beiden leben. Okay, dann nehme ich die raus. Ich würde vorschlagen, pass auf, ich mache Folgendes. Ja, ich editiere das nicht in dem Antrag jetzt, sondern macht Folgendes. Ich kopiere den Text so raus, lösche die Sachen, gucke, dass ich das anpasse, was ich anpassen muss und reiche die dann zur nächsten Sitzung nochmal ein. Dann müssen wir das nicht jetzt noch abstimmen und ändern, weil das ist, das kommt jetzt auf die zwei Wochen dann eh nicht mehr an. Das Ding steht soweit. Wir haben jetzt eigentlich den gewissen Druck raus, dass wir alle sagen, okay, wir wollen die Planung machen. Das steht dann im Protokoll und wir beschließen dann in zwei Wochen das Ganze so und in der Fraktions-Davo-Klausur diskutieren wir dann nochmal aus, wie die Reihenfolge der Aufstellungsversammlung ist und dann lege ich das auf Wiedervorlage in der Sitzung Anfang September. Ich sag mal so, bei langfristigen Planungen macht es durchaus Sinn, auch das etwas länger auszudiskutieren und ja, ich freue mich tierisch, dass ihr da mit mir geht, dass ihr auch das so seht, dass wir da langfristig planen müssen. Und dann war die Mühe jetzt nicht umsonst, ja. Also ich glaube, das ist für Piraten auch so eine Art Novum und eine Art Revolution, dass wir zwei Jahre im Voraus hier quartalsweise Sachen festlegen und Vorplanung vorlegen. Ich bin gerade super glücklich. Gut, und wie gesagt, reiche ich das da nochmal ein. Genau, sonst du sprichst es aus. Der Vorschlag kam von Herr Schmalenbach. Schleswig-Holstein hat es vorgemacht. NRW zieht mit und sagt, hier, geile Sache. So können wir auch nachher nicht irgendwie wieder wie in die letzten Wahlkämpfe irgendwie in Schulitäten kommen. Also, der Antrag ist, den ziehe ich zurück und reiche den neu wieder ein. Ja, der Antragsstatus steht auf vertagt. Jetzt wird das gerade geändert. Antragsstatus nee, vertagt, zurück. Genau, vertagt wäre es ja nicht, weil dann würde ich ihn ja nochmal neu so ein, also dann würde ich ihn ja so einreichen. Genau, deshalb sage ich gerade, jetzt wird gerade geändert auf rückgezogen. Perfekt. Gut, dann kommen wir zu den neuen Anträgen. Der Rainer Kolb, Rückstellung für den KV Duisburg. Ist der Rainer da? Jawohl. Möchtest du das vorstellen? Ja, ich habe es ja im Antrag auch weitestgehend beschrieben. Es geht darum, dass wir in Duisburg eine Möglichkeit haben, eine Wohnung zu mieten. Und um die schon öfter jetzt auch vorgestellte Variante, dass wir Einkünfte erzeugen, möglichst für die Kreisverbände, haben wir jetzt da dieses Konstrukt, wie es dann im Antrag auch formuliert ist, dass quasi unsere Ratsfrau den Mietvertrag abschließt, an den KV weitervermietet und der KV dann wiederum an die Fraktion untervermietet. Und jetzt habe ich zwei Punkte dazu. Der eine Punkt ist dieses Verfahren, so wie ich es da auch beschrieben habe, aus eurer Sicht eben okay. Der Wolf hat uns da auch geholfen und auch es gibt ja auch andere, die das schon gemacht haben. Das ist wahrscheinlich, aber trotzdem brauchte ich da eine Bestimmung. Und der zweite Punkt ist, dass man halt eine gewisse Deckung auf dem Konto haben muss. Um dieses Konstrukt zu starten, muss man als KV eben auch das komplette Risiko im Sinne, was passiert, wenn wir kündigen müssen, aus welchen Gründen auch immer, dass wir dann die 3 Monate Kündigungsfrist überstehen und die erste Monatsmiete eben auch zahlen können und auch die Kaution finanziert bekommen. Und unser Konto hat derzeit keine Deckung in der nötigen Höhe. Die nötige Höhe liegt bei nach meiner Rechnung 1.750 Euro. Und wir haben 630 Euro auf dem Konto. Andererseits, wie gesagt, würden wir eben untervermieten an die Fraktion und würden also, ich denke mal, so 80% dieser Miete als Miete für die Untervermietung wieder reinbekommen. Das heißt, dieses Risiko, was ich jetzt den Landesverband bitten würde, zu übernehmen für diese Differenz zwischen den 630 oder 600 Euro und den 1.750 Euro, ja, ich weiß nicht, wie man es dann nennt, bürgen oder auch zurückstellen dann natürlich. Wenn das der Fall wäre, könnten wir den, oder würde ich dann eben auch als Schatzmeister sagen, jo, können wir unterschreiben. Also darf ich zwei Sachen fragen? Bernd, du zuerst. So wie ich das hier sehe oder lese, mietet doch die Ratsfrau Britta diese Wohnung. Das heißt also, die Kontodeckung wäre doch eigentlich, weil sie steht ja dann auch in dem Mietverhältnis mit dem quasi Fremdvermieter. Von daher müsste doch die Kontodeckung die Ratsfrau Britta betreffen und nicht den KV Duisburg. Weil der KV Duisburg mietet doch nur von Ratsfrau Britta zurück, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber in Summe gibt es ja dann 3 Verträge. Und der Vertrag, den wir mit Ratsfrau Britta abschließen würden, ich verstehe es so, dass wir dafür eben auch schon diese Deckung brauchen, für das, was wir da unterschreiben. Wir unterschreiben ja ihr gegenüber. Ich meine, gut, klar, sie ist jetzt unsere Ratsfrau, aber rein juristisch ist es eben Vertrag zwischen einem KV und einer Person. Und wir müssen da vermutlich dann auch diese Deckung haben. Ich weiß gar nicht genau, wo diese Vorgabe herkommt, ob das aus dem Finanzrecht ist, aus dem Parteiengesetz oder so. Den Hintergrund habe ich da leider nicht. Ich denke mal, der Vermieter möchte das so, damit du zahlen kannst. Normalerweise ist ja eine Kaution fällig. Die ist ja auch noch drin, sehe ich gerade, okay. So, jetzt würde ich gerne 2 Sachen dazu sagen. Jetzt haben wir den nächsten Kreis, der irgendwie eine Bürgschaft oder eine Ausfallbürgschaft oder sowas bei uns beantragt. Und so geht das immer weiter. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Aber was ich anbieten könnte oder was ich dazu sagen würde, wäre, euch stehen ja auch für das Jahr 2015 wieder Anteile aus der Parteienfinanzierung zu. Die die anteiligen Mitgliedsbeiträge kommen noch auf euer Konto. Das heißt, da könnte man mal ausrechnen, wie viel das bei euch wäre und ob dann, wenn das ausgezahlt wird, euer Konto dann die nötige Deckung aufweist. Und das Zweite ist, die Larian ist hier auch im Zuhörerraum, die würde ich dann mal nach oben bitten und was dazu sagen. Rein rechtlich ist das sicherlich kein Problem, wenn ihr das macht, aber wenn ihr das als Kreisverband macht, hat der Kreisverband Einkünfte in nicht unerheblicher Höhe. Und dann werdet ihr unter Umständen körperschaftssteuerpflichtig. Und das gilt als Kreisverband ergibt sich tatsächlich das Problem des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, das satzungsmäßig noch nicht mal erlaubt für den Kreisverband. Dieses Konstrukt wollen wir ja auch an anderer Stelle so anwenden. Ich würde davon absehen, das mit dem Kreisverband zu machen, sondern dass in der Tat der Bund dann über der Bund von Ratsfrau Britta mietet. Der Bund hat einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, da ist das kein Problem. Ich würde das jetzt nicht nur auf Kreisebene runter verzetteln wollen, wie gesagt, da ist satzungstechnisch noch nicht mal funktioniert. Ich möchte dann aber zuerst Larian dazu mal hören, was sie dazu sagt. Ja, das wären dann Einnahmen aus wirtschaftlicher Geschäftsbetätigung. Da kommt ja ganz schnell in den Bereich, dass ihr Körperschaftssteuer zahlen müsst. Das ist ab Eigeneinnahmen von 5.000 Euro im Jahr. Und das ist deshalb laut Bundessatzung verboten. Könnt ihr nicht machen. Ihr könnt das über den WGB machen, aber nicht selber. Aber letztendlich, worüber ihr das macht, spielt für euch ja eigentlich keine Rolle. Erstens mal ist der KV dann auch aus der Bredouille, dieses Geld vorrätig halten zu müssen, denn er ist nicht mehr beteiligt als Vertragspartner. Und zweitens mal ist der Effekt, den ihr damit erreichen wollt, natürlich auch erreicht. Und drittens mal können wir das zentralisieren, können das bündeln. Das ist ja sowieso flächig eigentlich mal so angedacht. Ich würde euch raten, dieses Konstrukt dann entsprechend so anzupassen und das so dann zu machen. Was haltet ihr davon? Aus meiner Sicht ist das okay, weil dieses Konstrukt kam ja zustande, um halt Einnahmen zu generieren, die dann wieder die Parteienfinanzierung positiv beeinflussen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das über den Bund zu machen, ist eine saubere Lösung, weil für uns ist es letztlich an der Stelle egal. Gut, wir wollen das natürlich auch nutzen. Weiß ich nicht, wie man das dann ob man das dokumentiert oder nicht. Wenn der Bund das dann mietet, sozusagen, dass er uns dann da reinlässt, geht wahrscheinlich auch. Mit wem müsste man das denn dann klären vom Bund? Für den WGB mit dir. Allerdings ist es, die Untervermietung ist sonst wieder Einnahmen. Das geht nicht in die Parteienfinanzierung. Und der WGB tritt nicht in Vorlage. Das heißt, ihr braucht in jedem Fall die Ausfallbürgschaft von Lande. Vom Landesverband. Der Landesverband muss immer bei jedem WGB eine Ausfallbürgschaft leisten. So, den Kreator oder den Entwerfer dieser Regelung, der Wolf, ist auch gerade im Sprechraum. Wolf, sag doch mal gerade was. Ja, also eins sollte man bedenken, wir reden hier über Ausfallbürgschaften, die es wahrscheinlich gar nicht braucht, weil eigentlich braucht der KV Duisburg nur eine Information darüber, wie sein Konto gerade ausschaut. Weil, dass er es nicht selbst auf dem Bankkonto hat, heißt ja nicht, dass er nicht ihm zustehende Mittel für den Kreisverband noch hat, die aber jetzt halt vielleicht nicht auf dem Bankkonto, sondern noch beim Landesverband liegen. Er bräuchte also eigentlich keine Ausfallbürgschaft, sondern eben darüber, ob das Geld, um das anzumieten, vorhanden ist. Das ist nämlich der Punkt, dass wenn Ausgaben geplant werden, dass die nötigen Finanzmittel ja auch vorrätig sein müssen. Also eine Auskunft zum Stand des Kontos des KV Duisburg aus dem Bereich der Landesschatzmeisterei würde wahrscheinlich schon ausreichen. Bernd, hast du denn da schon so ansatzweise zu sagen? Wenn ich das noch in Rechnung stelle, was Lothar da gerade noch gepostet hat, ist in der Tat der diese Konstruktion zur Parteienfinanzierung nicht viel bringt, stellt sich natürlich die Frage, warum man solche Klimmzüge dann am Ende überhaupt macht. Also dann errichtet man ein unfassbar kompliziertes Konstrukt mit drei Miet- und Untermiet- und Zwischenmietverträgen und so weiter, die eigentlich dazu führen sollen, dass die Parteienfinanzierung steigt, was sie gar nicht tut dadurch. Von daher stellt sich für mich ehrlich gesagt die Frage, muss es das dann überhaupt sein? Aus meiner also, Sicht nicht. Wenn, der will sagen, sagen, wenn der eigene Sinn nicht, wenn der ursprüngliche Sinn nicht erreicht wird, ob man das dann überhaupt noch so machen will. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Na gut, ich bin ja der gleichen Meinung. Also ich sag mal, der Ansatz kam daher, dass wir sozusagen gedacht haben, das würde einen positiven Effekt haben auf die Parteifinanzierung. Wenn der gar nicht existiert, ja, dann braucht man die Klimmzüge wirklich nicht machen. Das stimmt. So, es sind aber noch zwei Leute, die auch noch was sagen wollten. Ich weiß jetzt nicht, wer der Erste war. Ich fange mal mit Kurt Klein an. Nein, ich war nur hier, um Rainer eventuell zu unterstützen. Ich sehe es genauso. Also wenn das nicht zur Parteienfinanzierung beibringt, brauchen wir dieses Wahnsinnskonstrukt eigentlich gar nicht erst in Angriff zu nehmen. Ja, und Leeds United? Dann schon weg. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall für die Auskünfte. Also wollt ihr den Antrag dann erstmal zurückziehen? Also von meiner Warte aus ja. Rainer? Ja, ich wundere mich jetzt, wie gesagt, nur weil wir haben diesen Input ja bekommen, der Wolf kommt ja jetzt gerade wieder, dass es eben was bringt. Also von daher bin ich jetzt etwas verwirrt. Kemper Wolf nochmal? Ja, also ich habe mir natürlich durchaus andere Planungen anderer Parteien und so angeguckt und da laufen die Einnahmen aus Untervermietung direkt parallel neben den Spenden und ganz und gar nicht als sonstige Einnahmen und völlig abgetrennt. Also von daher lasse ich mich gerne im Prinzip eines Besseren belehren, wenn das tatsächlich im Bereich Parteienfinanzierung überhaupt keinen Effekt hat, dann macht es tatsächlich keinen Sinn, das so zu gestalten, ob jetzt mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb oder anders, völlig egal. Dann würde ich vielleicht, wenn der Lothar zuhört, den Lothar vielleicht nochmal kurz in den entsprechenden Raum bitten wollen. Mein Vorgesetzten, stellvertretenden Bundesstaatmeister quasi. Hört aber nicht zu, okay, gut. Ja, wir haben noch eine Wortmeldung. Tenio? Ja, ich bin die Ratsfrau. Also mir wurde das auch so gesagt, aber vom Thorsten Sommer, der hatte davon gesprochen, dass wir darüber Geld regenerieren könnten. Also es ist ja natürlich kein Problem, dass die Fraktion diesen Raum anmietet. Das heißt, wir können das natürlich auch lassen, dass der KV Duisburg überhaupt damit zu tun hat. Es wäre allerdings schön, wenn er mit involviert ist, weil er das dann auch benutzen kann und quasi auch, also dann quasi beide das benutzen können, weil es geht ja noch ein Prozentsatz, der beim KV bleibt. Okay, gut. Bis wann braucht ihr da eine definitive Aussage? Ich muss am Sonntag unterschreiben oder ein anderer Student nimmt die Wohnung. Dann unterschreib bitte. Okay. Gut, was machen wir jetzt mit dem Antrag? Den ziehen wir dann so, wie er ist, zurück, denke ich, ne? Und ja, weiß ich nicht, was kriegen wir jetzt noch für ein Feedback? Okay, Lothar hat hier im Dings im Chat nochmal präzisiert, dass das, was Wolf möglicherweise bei anderen Parteien gesehen hat, die in der Tat halt oftmals auch eigenes Immobilieneigentum haben, also Immobilieneigentum. Dann ist das, dann verhält sich einfach die Sachlage anders. So, wir vermieten quasi nur, wir zwischenvermieten oder untervermieten nur. Es ist nicht unser Eigentum, wir mieten an, mieten weiter. Und in dem Fall ist es halt was anderes, als wenn es unsere Immobilie wäre, die wir dann quasi als unternehmerische Tätigkeit, eben wie der Payshop, weitervermieten würden. Gut, dann ziehen wir zurück, würde ich vorschlagen. Ja. Gut, Antragsstatus ist dann zurückgezogen. Kommen wir zum nächsten Antrag. Das wäre dann die Zeile 417. Finanzantrag für CSD 2015 in Köln. Antragsteller ist der Babak, die Manuela und der Gerald. Wer möchte was zu sagen? Das wäre dann ich. Hallöchen. Und der Babak ist jetzt auch gerade ins Sprechen gekommen. Ja. Guten Abend. Ja, der CSD Abend. In Köln ist ja das größte Event seiner Art in Europa. Und wir halten die Teilnahme, und zwar eine richtig gute Teilnahme, für von außerordentlicher Wichtigkeit. Wir sind dabei mit einem Stand und wir haben die Möglichkeit, einen ganz besonderen Paradewagen zu bekommen. Ich hatte ein Bild an den Antrag drangehängt. Ich glaube, das ist so nicht durchgegangen. Ich schicke euch das mal jetzt hier entsprechend. Könnt ihr das dann aufrufen, wenn ich einen Link reinsetze? Versucht doch mal. Also das Bild ist im Request Tracker angekommen, das haben wir gesehen. Okay, ja, dann wisst ihr, worum es geht. Leider kostet das Teil auch 700 Euro Miete für den Tag. Hinzu kommt die Miete für den Trecker und die Gebühren. Und da sind wir also schon bei einer ziemlichen Summe. Insgesamt, so wie die Planung jetzt steht, wird uns die Teilnahme am CSD knapp 2000 Euro kosten. Und deshalb beantragen wir einen Zuschuss vom Land in Höhe von 1400 Euro. Babak, möchtest du auch was zu sagen? Nein, momentan nicht. Ich möchte was dazu sagen und ich habe eine Frage. Gerne. Das ist ja so ein Schiff. Das macht ihr dann auch so richtig schön piratisch, ja? Mit Logos und Fahnen und allem drum und dran. Selbstverständlich, das wird kuriert. Und wir haben als Voraussetzung genannt, um auf dem Schiff mitfahren zu können, dass man auch entsprechend attraktiv gekleidet ist. Also das ist dann meine Anmerkung dazu. Das ist ein Themengebiet, was bei weitem mehr als kommunale Bedeutung hat. Und wenn die Vorstandskollegen mit mir einer Meinung sind, dass man das aus dem solidarischen Werbemittelbudget finanzieren können, dann würde ich nichts sehen, was dagegen spricht, das so zu unterstützen. Dem möchte ich mich anschließen in vollster Form und ich bedanke mich beim Kölner KV, dass ihr da so eine geile visuelle Scheiße organisiert habt. Das ist echt einmalig und ich helfe euch gerne beim Schmücken. Also das geben wir gerne weiter und ich müsste mal nachfragen, aber ich glaube, es sind auch noch Plätze frei. Wir suchen noch Leute, die mitfahren. Bin dabei. Das Lob gebührt tatsächlich der Lisa. Die hat Verbindungen halt zu den Karnevalsgesellschaften, weil ihr Sohn früher hier mitgelaufen ist. Freunde sind auch noch in den verschiedenen Karnevalsgesellschaften. Normalerweise sind das Schiff und ähnliche Sachen vermietet, auch für ein CSD. Wir haben noch, also die Bekanntschaften haben tatsächlich noch ein Schiff ausfindig gemacht, was wir haben konnten. Insofern freue ich mich da sehr, dass unsere Ratsdame oder die Ratsfrau das geschafft hat. Konnte man mich hören? Ja, konnte man. Ich zumindest. Bernd, möchtest du noch Anmerkungen machen? Nö. Ja, da würde ich das abstimmen. Ich fange mal oben an. Masch? Sehr geil, sehr dafür. Paki? Ja. Ich schließe mich da auch an. Stahlrabe? Ja. Irgendjemand möge dann bitte in den Antrag den Budgetposten für das solidarische Werbemittelbudget eintragen, eine Gültigkeit und einen Umsetzungsverantwortlichen und dann bin ich auch dafür. Das kommt doch bestimmt noch von Wack gleich unten. Die Umsetzungsverantwortung kann ich einfach hier mal ansetzen, steht theoretisch im KFOR Köln, ansonsten bei Lisa momentan, die an der Stelle alles in Koordination hat, zusammen aus dem KFOR. Gut, dann fehlt noch der Thomas. Super Sache, bin dafür. Und der Sebastian? Ja, sehr gerne, dafür. Gut. Das dauert dann wie lange? Ne, brauchen wir nicht nur drei? Also Standard sind 6. Das soll eigentlich dazu dienen, dass die Leute nicht damit rumtrödeln, diese Rechnung einzureichen. 6 Monate ist okay. Entschuldigt, könnt das einfach an den KV überweisen und wir überweisen weiter. Wir geben dann auch gerne Kopie der Rechnung zum Nachweis, dass es also, zweckmäßig verwendet wurde. Also ihr wollt jetzt wirklich einen Zuschuss haben in Höhe von 1400 Euro, den ihr frei verwenden könnt, auf Basis dessen, was ihr da in das Ticket reingeschrieben habt, oder wollt ihr Rechnungen einreichen, die wir dann begleichen in Höhe von maximal 1400 Euro? Das ist die Frage. Also es ist einfacher, wenn wir die Rechnungen direkt begleichen und wie gesagt, wir können euch gerne dann Kopie schicken mit dem Bezahltvermerk zum Nachweis. Also auch höher als das. Nur, dass es halt zum Zweck verwendet wurde, was immer euch da lieber ist. Uns ist halt lieber, wenn es übers Konto von Köln läuft. Also du bist Specialist Buchhaltung, wir machen das so, wie du das gerne möchtest. Überweist nach Köln, der Gerald überweist dann direkt weiter, sobald er die Rechnung hat. Alles klar, und wir kriegen Rechnungskopien. Richtig. Und den Rest zurück, bitte. Naja, da wird es wohl keinen Rest dann geben, ne? Befürchte ich auch. Nicht, dass sich jemand wundert, ich habe auch dafür gestimmt. Ich hatte mich schon eingetragen und nicht mehr verbal abgestimmt. Das habe ich nicht übersehen. Gut, also der Antrag ist dann angenommen. Zeile 478, Finanzantrag, Zugänge zur Mitgliederverwaltung. Der Antragsteller ist der Stahlrabe. Du möchtest da bestimmt was zu sagen. Möchte ich? Also ich finde im Wiki keinen Eintrag darüber, was so eine verdammte CRM-Lizenz kostet, einmalig. Der höchste Wert, den ich je gehört habe, war 48 Euro einmalig. Ich sage jetzt mal, ich will ein Budget von 7x50 € für einmalige Einrichtung Lizenz CRM für die Kollegen aus dem Vorstand, die mitarbeiten wollen, beziehungsweise für die Leute, die mit der Mitgliederverwaltung beauftragt sind. Der Rest, der wird dann halt nicht genutzt. Dass wir die Leute damit beauftragen, beziehungsweise die wir festgelegt haben, das haben wir vorher in dem Ticket schon gemacht. Das wird dann gegebenenfalls anonymisiert, teilweise veröffentlicht noch, und das ist nur der Finanzantrag dazu. Und sobald dieser Finanzantrag da durch ist, werde ich dann auch die entsprechenden Tickets bei der Bundes-IT erstellen. Mein letzter Stand war 37 Euro irgendwas zuzüglich Mehrwertsteuer, was dann wieder irgendwo bei den 48 landen würde. Na bitte sehr. Bin auch dafür. Ja, ich fange oben wieder an. Der Masch. Dafür. Bucky. Dafür. Ich auch dafür. Stahlrabe. Dafür. Bernd. Dafür. Thomas. Dafür. Und Sebastian. Ja, na klar, ich will arbeiten können. Den Masch habe ich nicht gehört, ihr? Also ich habe ihn gehört. Dafür? Dafür gesagt, ja. Ja, dafür habe ich gesagt. Danke. Ich möchte da anmerken, ich habe ja seit gestern Abend den Zugang. Ja. Ich habe auch schon was Besseres gesehen, aber es funktioniert. Drücken wir es so aus. Man muss sich dran gewöhnen. Boah, das Erste, was man hört, direkt gemeckert, ne? Keine Tool-Diskussion. Ich habe bisher noch nie gemeckert. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Moment, was haben wir denn da? Das war's an Anträge. Wir hätten dann die Umlaufbeschlüsse. Die hatte Wacko doch bestimmt wieder eingelesen, ne? Nee, das ist nur einer. Ach, da hast du die Arbeit gar nicht gemacht, dann lese ich den mal vor. Umlaufbeschlüsse der letzten Landesvorstandssitzung. Ein sonstiger Antrag vom Time-Codex. Hallo lieber Vorstand, ich hatte das zwar schon mal angesprochen, möchte mich aber offiziell mit für die Marina in Kassel zusammen mit Bettina anmelden. Wir werden an der Pressemappe für den BPT mitarbeiten und das Motto für den BPT mitentwickeln. Es wäre gut, wenn wir uns dort mit den Kollegen zusammensetzen. Ja, das ist beschlossen worden. Dafür waren Dennis, Masch, Sebastian, Paki, der Erdgerecht und Icke. Ich habe da noch eine Anmerkung zu, weil die Frage mal aufkam. Mit einer Beauftragung. Also die beiden, die kriegen ja jetzt eine Beauftragung, weil die was für Presse dort tun. Damit haben die natürlich auch Anspruch auf Reisekostenerstattung und dafür muss es keinen extra Finanzantrag geben oder sowas. Dafür dient ja unser Budgetposten Reisekosten, sonstiges. Wenn irgendjemand im Vorstand anderer Meinung ist, dann möge er das bitte sagen. Bernd? Nein, bin ich nicht. Gut. Also die sollen dann ihre Reisekosten bitte einfach einreichen, diesen Beschluss dazu angeben und dann werden die gegebenenfalls erstattet oder verbucht oder was auch immer. Ja, als nächstes hätten wir dann in Zeile 537 einen Antrag vom Stahlraben. Ja, das habe ich mal so weitergeleitet. Ich habe das nicht so ganz hundertprozentig verstanden, aber ihr könnt es lesen. Da wir jetzt dieses Jahr das zentrale Beitragskonto auch des Bundes nutzen, hat der Bund auch Mitglieder angeschrieben und nach den Mitgliedsbeiträgen gefragt bzw. gemahnt. Und dann, Zitat, kommen da Antworten zurück wie, ja, ich würde ja zahlen, aber nur einen ermäßigten Beitrag. Und theoretisch müssten wir von diesen Menschen jeweils erst im Vorfeld, bevor wir das genehmigen so, jeweils das unterschriebene und zugeschickte Minderungsformular einfordern. Diese Vorgehensweise hat ja sicherlich auch einen formalen Grund. Ich kenne ihn jetzt nicht genau. Und jetzt ist die Anfrage hier in diesem Ticket, ob wir das auf kurzem Dienstweg machen können. Und wenn wir das auf kurzem Dienstweg machen könnten, dann würde ich dafür jetzt gerne einen Vorstandsbeschluss haben, einen kurzen. damit da hier alle Vorstandskollegen mitgefangen sind. Oder wenn irgendjemand auch vielleicht aus dem Zuhörerraum was dazu sagen kann, ob das nicht so geht, ob es irgendwas dagegen spricht, dass wir das so machen. Also ich müsste jetzt mal die Satzung durchblättern, ob da irgendwo reingeschrieben worden ist, dass dieser Antrag immer schriftlich für ein Jahr zu stellen ist, weil so ist die bisherige Handhabung. Ja, ich fürchte das mich auch und ich fürchte mich, das werden wir auch per Vorstandsbeschluss nicht so einfach kippen können. Lass mal den Wirkungstreffer. Ja, das Problem haben wir jetzt schon ein bisschen länger und es ist tatsächlich die Bundessatzung, die das fordert. Also wahrscheinlich nichts, was ihr ändern könntet. Ich meine, bei uns reicht es ja, wenn irgendeiner den Minderungsantrag ausfüllt und den per PDF zuschickt, reicht ja vollkommen aus, dass wir dann den Haken setzen. Also wir sind da ja ziemlich flexibel drin. Aber bis jetzt war es tatsächlich so, dass wir immer das Blatt Papier haben wollen. Ja, dann würde ich dich bitten, dich mit denen mal ein bisschen kurz zu schließen. Wir haben ja jetzt sogar einen arbeitsfähigen Gensek mit CRM. Das heißt, dass du die Leute da unterstützt und sobald dann diese Mitgliedsermäßigungsanträge bei uns reinkommen, die laufen ja dann im Request-Tracker im Zweifel auf, dass du denen dann immer kurzfristig Bescheid sagst, yo, ist eingegangen, buch die 12 Euro ab oder was weiß ich, schreib die Nummer an und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Stell den Antrag doch an den Bundesvorstand oder an den BPT. Ja, an die BPT, der Bundesvorstand kann ja keine Satzungsformulierung einfach so kippen, das ist ja der Witz daran. Weil das Problem ist, die allerwenigsten Leute haben einen Scanner oder wissen, was ein PDF ist. Also zumindest nach Erfahrung hier. Ja, auf der anderen Seite gibt es an manchen Stellen Forderungen, tatsächlich gesetzliche Vorbehalte der eigenhändigen Unterschrift und da weiß ich nicht, ob das in diesem Fall so zählt. Und das ist nämlich genau das Ding. Da müssen sie das im Notfall einmal ausdrucken und dann eben per Post schicken, wenn sie es nicht einscannen können. Ja, ich akzeptiere sogar ordentliche Handyfotos. Wenn das einwandfrei zu erkennen ist, dass das unterschrieben ist, handschriftlich unterschrieben ist und ein Ermäßigungsantrag ist, ja, dann reicht mir das eigentlich. Das geht in den Bunker und wir vermerken das dann für das Jahr. Also in der Tat reicht da auf Zuruf, ja, ich zahle mal eben ermäßigt aus diesen und jenen Gründen, reicht da nicht aus. Das würde wär unvorhersehbar, was das an Zusatzaufwand bedeuten würde. Du bist normalerweise laut Satzung verpflichtet, den Parteien den Beitrag zu zahlen, der erhoben wird von der Partei, so, und kannst den nicht gegebenenfalls einmal eigenhändig oder eigenständig oder eigenmächtig einfach so runterkürzen nach Gutdünken. Worüber man sich sicherlich unterhalten könnte, ja, aber das auch nur mit Abstimmung über den Bund wäre möglicherweise halt eben eine Willenserklärung in der Natur einer E-Mail. Aber ob du jetzt eine E-Mail schickst, wo dann drin steht, ja, ich möchte gerne ermäßigten Antrag aus diesen und jenen Gründen, oder ob du dann halt das PDF-Formular kurz ausfüllst und zurückschickst, da sehe ich dann auch den Unterschied nicht. Oder vielmehr so, der Aufwand für denjenigen, der es beantragt, ist sicherlich mehr oder weniger gleich. Eine E-Mail-Wirtschaft, wo irgendwelche Anträge oder mal irgendwelche Mitteilungen, sondern nicht mal ein Antrag, sondern eine Mitteilung, ich kürze mal eben mal den Beitrag und so weiter, dann gehalten wird, das halte ich eher für kritisch. Also kurzer Dienstweg ist gut, auch die Absicht ist gut, die dahinter steckt. Ich fürchte nur, an dieser Stelle wird es in der Tat problematisch. Wobei ich natürlich an der Stelle ein kleines bisschen noch unterscheiden möchte zwischen aktuelle Mitgliedsbeiträge und wie wir jetzt letztens auch Fälle hatten, die über, ich sag mal, 2-3 Jahre aus wirtschaftlichen Gründen gar keinen Beitrag bezahlt haben, jetzt aber wieder aktiv werden möchten und es aber nicht schaffen, dann 3 oder 4 Jahresbeträge auf einmal dahin zu blättern. Ne? Ja gut, aber ich meine, da habe ich auch kein Problem oder hätte ich auch kein Problem, wenn die sagen, okay, ich zahle für die zurückliegenden verminderten Beitrag, aber das Problem löst sich ja dadurch nicht. Du brauchst ja trotzdem noch irgendwie eine schriftliche Schriftlichkeit. Ja, beim aktuellen Stand aber dann 3. Das heißt, derjenige müsste tatsächlich 3 Dokumente schicken, für jedes Jahr ein. Ach so, ja gut. Ja, dann wäre das halt so. Ich lese gerade, wer keinen Scanner hat, hat keinen Drucker, kein Handy. Ich kenne Leute, die haben tatsächlich nur einen Drucker. Ja gut, für, wie gesagt, für mich und ich spreche da glaube ich auch für das Verwaltungsteam, ist das insoweit kein Problem, dass wir die Sachen dann ansprechen. Ich mache sowieso alles das, was mir bekannt wird. Sollte natürlich den anderen Vorstandsmitgliedern das in irgendeiner Form per privater Mail oder ähnliches, ich hätte es dann aber ganz gerne als Ticket an Verwaltung @, dann können wir das entsprechend bearbeiten. Und jetzt, wo ich auch den CRM-Zugang habe, dann auch ziemlich zügig weiterverarbeiten. So, hat noch jemand was für Sonstiges, was ich übersehen habe? Jo, eine ganze Menge. Von dir kommt irgendwas zum Thema? Thema. Genau, da, Thema. LV-Kalender, Paki. Ja, der Kalender ist ja im Moment so gut wie tot. Also da werden ja nur die regelmäßigen Termine angezeigt. Der lässt sich wohl auch nicht pflegen. Eine Rückfrage mit dem Programmierer ergab wohl, soweit ich das weiß, dass es auch nicht möglich ist, das zu reparieren oder die Zeit, die Muße nicht dazu da ist. Ich frag dich mal direkt, Ralf, hast du da irgendwas Neues gehört? Beziehungsweise gibt's andere Leute, von denen ihr vielleicht wisst, dass es da alternative Möglichkeiten gibt, weil wir brauchen dringend einen landesverbandsübergreifenden Kalender. Nee, mir ist auch nicht mehr bewusst, als du auch schon weißt. Den Kollegen, den ich angeschrieben hatte, der hat sich gar nicht gerührt. Warte, lass mich mal eben kurz gucken. Die letzten Eintragungen waren im Ticket, warte. Surfer, wolltest du dazu was sagen? Jetzt ist mein Ticket weg, warte mal eben. Ja, ich sehe nur gerade, der Janis sitzt im Sprechenraum. Ja gut, dann lassen wir ihn erstmal reden. Ich suche ihn letzte Ticket nochmal. Geht auch ganz fix. Jo, schieß los. Wir haben am Sonntag KMV mit Vorstandsneuwahlen und da wollen wir natürlich auch herzlich den Landesvorstand zu einladen. Wer Zeit hat, ist es wieder im SKZ ab 11 Uhr. Besonders schön wäre es natürlich, wenn unser Landesschatzmeister uns die Ehre erweisen würde. Okay, was hat das mit dem Kalender zu tun? Das hat gar nichts mit dem Kalender zu tun, das ist ein anderes Thema. Ja, danke für die Einladung, Janis. Alles klar. Wann ist sie genau? Ab 11 Uhr ist Akkreditierung möglich, ab 12 Uhr legen wir dann los. Am Samstag oder am Sonntag? Am Sonntag. Sonntag. Gut, und ich finde das Ticket auf Anhieb nicht. Also es gab wohl eine Person, die schon an einem alternativen Kalender arbeitet. Ich glaube, wir hatten da an unserem besagten Samstag-Grillabend auch schon mal kurz drüber gesprochen. Wäre eine Option, ist allerdings auch im Moment aktuell die einzige und die ist auch noch nicht komplett fertig. Ansonsten, wie gesagt, Rückantwort habe ich keine gekriegt auf Anfrage, was man dann noch reparieren könnte. Die einzige Aussage war dann, nö, da seit der Umstellung geht das eben nicht mehr. Okay, die Lösung mit dem Wiki hatten wir auf der Klausur schon bequatscht, ist eher nicht gangbar. Gibt es unter den anwesenden Leuten jemanden, der einen Vorschlag hat für ein Kalendertool, was wir nutzen könnten? Sonst würde ich das vielleicht einfach ausschreiben. Also, dass wir seitens des Vorstands ausschreiben, jemanden damit zu beauftragen, dass der sich darum kümmert, dass wir da eine Lösung finden, ob die jetzt Geld kostet oder nicht. Aber meiner Meinung nach müssen wir bei einem Landesverband von der Größe irgendwo eine Übersicht haben. Und das kannst du nicht mit einem WordPress-Plugin und einem Google-Kalender machen, sondern es muss irgendwie ein Tool sein, was sich von den VKVs, von den KVs gepflegt und befüllt werden kann. Und mir fällt halt auf, wenn ich irgendwie wissen will, wo gerade Stammtische sind, wo KMVs sind, sonst was. Ich muss mich quälend durchs Wiki suchen, ich muss die Leute anschreiben. Das ist für Außenstehende oder auch Leute, die, ich sag mal, nicht mal ansatzweise wissen, wo sie irgendwas finden können, eine absolut unzumutbare Tortur. Wir sind dadurch überhaupt nicht wahrnehmbar. Ja, wenn ich Journalisten habe, die mich anrufen und sagen, irgendwie, was geht denn gerade in Feld ab, muss ich selber erstmal auf die Webseite gehen. Es gibt mit Sicherheit Leute in der Partei, auch in anderen Landesverbänden, die sowas haben, die sowas können. Und wenn wir da jetzt irgendwie nicht selber aus eigenen Mitteln dann das hinkriegen, dann müssen wir halt irgendwo anders uns was klauen. Wie seht ihr das? Also ich sehe es so, dass für die Öffentlichkeitsarbeit, also wenn man irgendwie Termine öffentlich darstellen will, dass da für die einzelnen KVs und vielleicht auch für den Landesverband selber so ein WordPress-Plugin ausreichend sein könnte. Wenn man aber ein Kalendersystem haben möchte, wo alle Termine im gesamten LV, also die der KVs und des Landesverbands, sämtliche Stammtische und sowas drin auftauchen sollen, dann bräuchte man was anderes. Das wäre dann allerdings auch irgendwie für Öffentlichkeit, für jemanden, der einfach nur mal guckt, wo passiert was oder was machen die Piraten jetzt gerade bei mir im Ort, wäre das auch irgendwie nicht so das richtige Ding. Ich glaube, dann braucht man irgendwie zwei Anwendungen. Einmal was Internes, wo alle Termine drinstehen und einmal dann halt eine Seite, wo man halt als Interessierter die Termine des LVs oder die Termine des KVs vor Ort irgendwie sehen kann. Mal eine Frage, weiß jemand, unser Open Exchange da irgendwie so eine Kalenderfunktion bereitstellen kann, dass man zumindest intern alle Termine aufführen könnte? Das fiel mir auch gerade ein. Ich guck gerade rein. Aber intern wäre wirklich nur die halbe Lösung, also wofür das Ding auch ganz extrem wichtig ist. Irgendjemand hat eine super Idee und möchte eine Veranstaltung planen. Oder irgendjemand hat von einer Veranstaltung gehört und möchte, dass man sich da beteiligt. Der sagt dann, ist irgendwas Wichtiges an diesem Wochenende und fängt dann an zu suchen. Und im Zweifel übersieht er irgendetwas, weil diese Information dermaßen gestreut ist. Also es muss wirklich etwas sein, wo jeder reingucken kann und wo im Zweifel auch jeder was eintragen kann. Und das darf nicht nur piratenintern sein. Ja, stimmt. OX, brauchst du einen Mail-Account. Das ist also wirklich dann auch nur für die Leute einsehbar, die eine eigene, also Piraten-NRW-Mail-Adresse haben. Das heißt wirklich nur ein Klackkreis. Ich weiß jetzt nicht, wie viel aktuell, wie viele Mail-Adressen wir haben. Wir könnten natürlich mal bei der AG Technik anfragen, ob das OX das anbietet, das als öffentlichen Kalender darzustellen, sprich, dass das halt über eine URL abrufbar wäre mit Parametern oder so, dann könnten wir das auf die Domain, also auf die Subdomain Kalender piratenpartei-nrw.de umleiten, so dass man da jetzt nicht irgendwie sich einen ewig langen Link merken muss. Also OX ist an sich von der Übersichtlichkeit her eigentlich sehr geil. Mir gefällt die Oberfläche. Nur ich weiß nicht, ob die technischen Möglichkeiten da sind, das öffentlich darzustellen. Ich weiß, dass es zu den einzelnen KVs und so weiter so Gruppen gibt. Du kannst da irgendwie Gruppen anlegen und da auch Termine eintragen und kannst dann selber entscheiden, welche Sachen angezeigt werden sollen und wenn nicht, welche nicht. Du kannst sogar Kalender importieren. Also ich habe im OX zum Beispiel meinen Google-Kalender importiert und synchronisiere den mit meinen Mail, also meinen Thunderbird-Terminen. Aber das macht natürlich nur Sinn, wenn wir es nach außen zeigen können. Also ich fände das auch Quatsch mit so einem Login oder so. Ralf, magst du vielleicht einfach mal eine AG-Technik-Sitzung nachfragen oder einigen Leuten da mal auf den Zahn fühlen, ob OX das anbietet? Du bist dir jetzt bewusst, dass die letzte AG-Technik-Sitzung aus genau einer Person bestand, wie man nachträglich rausgekriegt hat, und die tatsächlich total überlastet sind und kaum noch Personal haben und damit Sicherheit keine Antwort schicken werden, weil sonst hätte ich vielleicht einen auf mein Ticket gekriegt? Dann gebe ich dir die Telefonnummer vom Timmy und dann rufst du ihn einfach mal an, fragst den, wer fürs OX zuständig ist oder wer sich damit auskennt. Weil das ist ja letztendlich erstmal nur die Info, die wir brauchen, ob das geht, dass man den Kalender nach außen hin anzeigen kann. Weil dann können wir uns das intern so sortieren und die Leute darauf verweisen. Und dann muss halt jeder, der Termine einpflegt, eine Piraten-NRW-Mail-Adresse haben. Also das ist, glaube ich, das geringste Problem. Nur, dass wir halt erstmal die Info haben, ob das funktionieren könnte. Bevor wir jetzt hier großartig darüber diskutieren, was man der AG-Technik doch zuschieben kann und was nicht, das können wir ja vielleicht auch nachher im nicht öffentlichen Teil nochmal ausführlicher diskutieren. Aber die Idee an sich, ob man den OX dafür nutzen kann, finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Okay, dann machen wir das so. Ich wollte auch gerade sagen, lass uns das gleich nochmal besprechen im nicht öffentlichen Teil. Ja, beziehungsweise ich kann Timmy auch mal selber anrufen. Nee, hat jetzt nichts mit Himmel zu tun, aber dass wir da mal ein paar Grundsätzlichkeiten klären. Gut, Kalender haben wir dann soweit. Der nächste Punkt ist dann in Zeile 570, Wahlkreisbüros. Bucky. Ja, sorry. Ich habe im März einen Antrag an den Fraktionsvorstand gestellt, dass die Wahlkreisbüros der Fraktionen, die momentan noch also über die MDL laufen, halt über den LV abgerechnet werden, dass die halt Untermieter bei uns sind und wir letztendlich die Vertragspartner. Und das hat einfach den einfachen Grund, dass da monatlich halt irgendwie uns Geld verloren geht. Ich habe da leider bisher keine Rückmeldung zu bekommen seitens der Fraktion. Und jetzt ist meine Frage, dann müssen wir halt Druck machen über die VKVs und über die KVs, wo die einzelnen MDLs ihre Büros haben, dass die sich darum kümmern. Weil da ist jetzt 2 Monate nichts passiert und mich ärgert das maßlos. Irgendwie wird hier mit Geld rumgeschmissen und ich kann das nicht länger verantworten. Und ich möchte da jetzt einfach mal die Leute terrorisieren, die da am Hebel sitzen, weil das ist kein Kindergarten. Wir brauchen die Kohle, wir brauchen irgendwie da eine vernünftige Lösung. Es gab Problem wie oben, Paki. Ja, aber es kann irgendwie nicht angehen. Es ist nicht, ja, dasselbe, es ist nicht dasselbe Problem. Es ist dasselbe Problem. Es ist ein anderes Problem. Das Problem ist dass die MDLs nach 2012, nachdem sie in den Landtag eingezogen sind, jeder irgendwie sich um ihren Kram gekümmert haben. Die wollten halt schnell eine Lösung irgendwie unterzukommen mit einem Wahlkreisbüro und haben das halt selbst angemietet und haben dann die Kreisverbände als Mieter, Untermieter oder wie auch immer reingeholt. So, es ist völlig gang und gäbe, dass man das auch umgekehrt gestalten kann und dass die monatlichen Mieteinnahmen über den Landesverband abgerechnet werden. So, da Paki, das bringt doch nichts. Haben wir doch gerade gelernt. Das bringt nichts für die Parteienfinanzierung. Doch, insofern schon, weil der LV ja nicht die Wahlkreisbüros weiter vermieten müsste an die MDLs, sondern einfach Spenden von denen bekäme, um Wahlkreisbüros vorzuhalten. Genau. Illegale Parteienfinanzierung, das geht so nicht. Nein, ist es nicht. Also, es wäre immer ein Anteil, der gespendet werden würden könnte. Ja? Es wäre ein weiterer Anteil, der quasi zumindest mal ein Minimum an Mietzahlungen da garantiert. Auch dann hast du ein WGB und auch dann dürften wir es gar nicht machen und würde ich es über den Bund machen. Der Spendenanteil ist ja, richtig. Ja, das war doch der Sinn der Sache. Darüber hatten wir doch geredet. Sorry, dass ich dir da ins Wort fällt, Bernd. Das sollte über den Bund passieren und die Fraktion hatte mir zugesagt, dass sie sich drum kümmern und da auch die nötigen Kontakte zum Bund gab es und die wollten sich treffen und das bequatschen und es ist bisher nichts passiert. Das wird doch nicht passieren. Das müssen wir machen, sorry. Also da brauchst du nicht drauf zu warten, dass das von denen ausgeht. Hier taucht ja noch nicht mal jemand zur Sitzung auf. Ja, eben. Das ärgert mich maßlos. Und ich möchte, dass sich das ändert. Weil sonst können wir einpacken. So, das möchte ich einfach mal zur Sprache gebracht haben. Das steht jetzt im Protokoll. Ich hau das jedem einzelnen MDL um die Ohren und sag denen so, Leute, wir haben das da besprochen. Von euch kam nichts. 2 Monate haben wir jetzt gewartet. Hier geht uns Geld verloren. Wie stellt ihr euch das vor? Ich bin da einfach stinksauer. Es passiert irgendwie viel zu wenig. Die müssten echt den Arsch hochkriegen. Ja, die haben Sitzungen, die haben Plenum und sonst was. Aber das kann man ja wohl mindestens erwarten. Und jetzt habe ich irgendwie dieses blöde Protokoll von der Fraktions-LAFO-Klausur auch noch an der Backe. Mir reicht's langsam. Ja, ich gebe dir recht, aber musst du die Fraktion für einen brüllen? Bitte Solzken. Mache ich ja jetzt gerade auch. Solzken, bitte. Solzken? Bitte Solzken? Ja, Entschuldigung, ich habe mich nicht entstimmt. Ich möchte das nur noch mal bekräftigen, was Paki gerade gesagt hat. Das ist ja jetzt auch kein Fall, der jetzt irgendwie einen Monat her ist oder so. Wie gesagt, die Ansage gab es schon einige Zeit früher und genauso wie es bei der Veröffentlichung der Finanzen irgendwie nicht zu Potte kommt, obwohl es in ihrer eigenen Finanzordnung steht, Paragraph 4, auch da ist die Fraktion ja nicht gerade bemüht, offenbar das mal irgendwie zu vollziehen. Da habe ich auch nicht den Eindruck, dass da irgendwas mal irgendwie in irgendeiner Form passiert. Und schade, dass heute keine Abgeordneten da sind. Aber ich würde dich auch bitten, Paki, sowohl das Thema mit den Mieten als auch das, ich weiß, du bist da auch hinterher, aber das vielleicht auch nochmal ansprechen und mitnehmen. Ja, gibt es denn hier Leute aus VKVs oder KVs, die ein Wahlkreisbüro mit betreuen, also die da mit drin sitzen? Dann würde ich die nämlich ganz gerne mal in den Sprechenraum bitten, dass die sich dazu nochmal bereit erklären, da auch ihren MDL auf die Füße zu treten und Druck zu machen, dass das da passiert. Weil ich kann auch nur einmal in der Woche mal im Landtag vorbeigehen und erwische dann nicht alle. Ich kann auch nicht durchgehend alle täglich anrufen. Es wäre super, wenn mir da zusätzlich halt die Leute aus den Kreisen noch beispringen und mir ein bisschen helfen und die Leute einfach nerven. Ich möchte ganz kurz den Ronny, Dennis, begrüßen. Hallo Ronny. Ah, hi Dennis. Guten Tag. Ja, verarbeiten, bin jetzt noch mit dem Telefon da. Naja, aber die Leute, die du gerade gesucht hast, Paket, sind nicht da. Ja, ich weiß, dass Leute unten sitzen, die das durchaus könnten, aber das sind halt Leute von MDLs, die sich dann eher noch drum kümmern, also beziehungsweise die gerade anderweitig mit Dingen beschäftigt sind, ist okay. Ich würde nur eben bitten, dass ihr das Thema euch mal ins Gedächtnis oder ins Gehirn reinpflanzt. Das sind Mieteinnahmen, die monatlich an die Vermieter gehen, die auch über den Landesverband laufen könnten und als zweckgebundene Spenden, und das ist letztendlich Parteienfinanzierung, die uns dadurch flöten geht. Und das monatlich. Und wir haben einige Wahlkreisbüros. So, nächstes Thema, weil ich mich da jetzt auch nicht weiter drüber aufregen will, ich will auch noch ein bisschen was vom Rest des Abends haben. Tag der politischen Arbeit. Ich weiß, dass die AG Events gerade auf Hochtouren läuft und die haben wohl auch schon eine Location, beziehungsweise eine ganz gute Idee auch, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob du da schon einen Zwischenstand abgeben willst, sonst lasse ich das erstmal so im Raum stehen. Ich kann da gerne ein bisschen was zu sagen. Wir hatten ja schon mal in der LAFO-Sprechstunde den 30.08. ins Visier genommen. Am 29. am Tag davor ist die FSN Köln, sodass wir jetzt uns dachten, dass wir vielleicht in diesem Großraum da mal schauen, also dass wir den TDPA jedenfalls nicht in der entgegengesetzten Richtung von der NRW machen möchten. Und wir haben noch keine, also es stehen noch ein paar Antworten aus. Unter anderem gibt es eine Location in Köln, die ganz interessant ist. Aber es steht und fällt natürlich ein bisschen damit, was auf dem TDPA auch gemacht werden soll. Räumlichkeiten zu finden, wie, ich sag mal, noch letztes oder vorletztes Jahr mit unendlich vielen Klassenzimmern, das wird schwierig, weil viele Gemeinden gar keine politischen NRW-weiten Veranstaltungen so kurz vor der Bürgermeisterschaftswahl haben wollen. Ja, meine Motivation dabei, das Ding zur Sprache zu bringen, ist die, dass ich keine Lust habe, dass wir dann irgendwie eine Woche vor uns überlegen, was wir auf dem TDPA machen. Es gab vor ein paar Wochen eine angeregte Diskussion auf der NRW-Mailingliste, dass wir dringend ein Diskussionsforum brauchen. Da gab es den Vorschlag, das irgendwie in Kleve zu machen von der Verena Hallmann. Und es gab ein Doodle, wo irgendwie, ich glaube, 12 Leute mitgemacht haben, die dringenden Gesprächsbedarf hatten. Das ist irgendwie eingeschlafen. Wir haben letztendlich jetzt einen Termin, den wir nutzen könnten dafür. Meine Frage ist aber jetzt an die 30 Leute, die im Zuhörerraum sitzen, aber auch an meine Kollegen. Wir haben einiges zu besprechen. Wir haben auch schon beschlossen, dass wir, lass mich nicht lügen, Quartal 3, Tag der politischen Arbeit, zur Behebung inhaltlicher, struktureller und organisatorischer Probleme im Landesverband. Ich weiß, das wurde letztes Mal in der Sitzung von Schreibi auseinandergenommen. Ich lasse mich da auch nicht auf die Wortwahl festnageln. Aber es gibt einige Probleme im Landesverband. Es gibt Dinge, die wir diskutieren müssen. Und es gibt auch politische Themen, die wir diskutieren müssen und wollen. Und meine Frage ist an euch, was geht ab? Wo seid ihr? Was wollen wir da machen? Ich habe keine Lust, wieder beim letzten TDPA irgendwie alles vorzubereiten. Mir geht dann die Hälfte irgendwie unter, weil ich das alleine nicht stemmen kann. Und dann kriege ich ja noch zu hören, dass das ja gar nicht meine Aufgabe wäre. Nö, ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich möchte euch irgendwie da festnageln. Wir brauchen Leute, die das mitorganisieren, die da das vorbereiten inhaltlich. Leute, die in die Arbeitskreise gehen und Slots vorbereiten und auch ankündigen, Vorträge, von mir aus auch, wir können auch Filme gucken, ja, wir können uns den ganzen Tag da hinsetzen und irgendwie YouTube-Katzenvideos gucken und uns an den Eiern oder Eierstöcken kraulen, aber wir müssen diesen TDPA irgendwie mit Leben füllen und bis jetzt kam dazu null. Und ja, dann bitte. Ich melde mich zum Orga-Team. Vielleicht kann man das nochmal über die NRW-Liste schicken, nochmal mit einem Doodle, wer Interesse hat, sich an dem Orga-Team zu beteiligen oder so, weil jetzt sind ja auch nicht so viele Leute da. Also ich melde mich jetzt auch. Der Aufnahme und steht im Protokoll. Okay, ich melde mich auch zum Team. Ja. Der Vollständigkeit halber möchte ich nur mal anmerken, was Verena und die anderen Leute da vorgeschlagen haben, war nicht in Kleve, sondern in Gelsenkirchen, weil diese Halle extrem günstig war und eigentlich auch ganz zentral und gut zu erreichen und weil wir die jetzt auch kennen. Das könnte man deshalb auch kurzfristig zwischenschieben. Nein, diese Halle ist bis Ende des Jahres ausgebucht. Das ist wiederum eine andere Geschichte. Ich sag nur, das war die Idee dahinter. Macht ja nichts. Da sind wir ja nicht an die Location gebunden. Also auf jeden Fall war da seitens 10, 15 Aktiven im Landesverband, was ja schon eine gewisse Hausnummer ist. Der Bedarf da, auch ich weiß es auch aus mündlichen Gesprächen mit MDL, dass es auch MDL gibt, die Gesprächsbedarf haben, dass so ja strukturelle Sachen auch Thema sein sollten. Und um das zu eruieren und die Leute, die da auf der Mailingliste sich zu Wort gemeldet haben, vielleicht einfach mal auch einzeln anschreiben oder per CC irgendwie oder um das Ganze, den ganzen Thread in der Mailingliste nochmal nach vorne zu holen und zu sagen, so, wir haben jetzt hier einen Termin. Das möchte ich nicht wieder machen. Also ich halt oft genug den Kopf hin und bin immer wieder irgendwie ansprechbar, aber ich erwarte von meinen Kollegen und auch von der Basis hier im Landesverband, dass nicht nur irgendwie dann gemeckert wird, sondern wenn dann auch der Vorschlag da ist, dass wir da eine Location und um eine Veranstaltung zu machen, dass wir das dann auch füllen und vorbereiten und dass es da dann auch Leute gibt, die bei der Mailingliste, auf der Mailingliste irgendwie den Ton angeben, dann bitte mitmachen, wenn es darum geht, die Sachen dann auch zu lösen. Also ja, wir haben Probleme, aber die lösen sich nicht, indem man das auf der Mailingliste beitritt. Also eins, ich dachte, die Organisation würde jetzt von Verena ausgehen, weil sie auch der Doodle eröffnet hat und ich ging eigentlich davon aus, dass da eine weitere Meldung von ihr käme. Zwischenfrage, ist da hier eine Halle oder ist da eher also eine Schule oder von der Art der Location, was bauen wir da? Darf ich da noch mal was zu sagen? Alles immer. Ja, also das ist auch so ein bisschen das Problem für uns, die wir ja Locations suchen. Die letzten zwei TDPAs vor dem in Kleve waren ja in Düsseldorf. Da ging es thematisch eigentlich darum, dass sich in erster Linie Arbeitskreise zusammengesetzt haben. Das heißt, man brauchte viele kleinere Räume. Ich weiß allerdings nicht, wie viele aktive Arbeitskreise wir überhaupt noch haben. Und wenn es halt mehr darum geht, strukturelle Fragen oder Probleme zu besprechen, bräuchte man vielleicht andere Räumlichkeiten, vielleicht zwei größere oder drei größere und nicht einen großen und acht kleine. Also das ist tatsächlich eigentlich ein Problem, dass jetzt der TDPA nicht so sein wird wie der letzte oder die vorletzten. Ich könnte euch das SKZ anbieten. 500 Meter vom Bahnhof, fußläufig und mittlerweile mit Touchscreen-Whiteboards ausgerüstet. Ist das denn frei? Ja gut, das müssen wir natürlich eruieren, klar. Wird auch irgendjemand von euch aus dem Rhein-Erft-Kreis auch angesprochen? Echt? Und hat sich keiner drauf gerührt, oder was? Der Wirkungstreffer möchte das sagen. Wann soll das nochmal stattfinden? 30. August. Bernd, sprechen wir das Wochenende nochmal drüber. Ich frage morgen, ob der Raum frei ist. Sehr gerne. Würde mich ehrlich gesagt auch freuen. Haben lange nichts mehr hier gemacht, stimmt. Und wie gesagt, die Touchscreen-Whiteboards sind ziemlich geil. Ihr habt da aber keinen Raum für über 100 Personen, ne? Doch, wir hätten da auch einen Raum, wo wir Polka tanzen könnten. Weißt du doch. Ich habe den kleinen in Erinnerung, aber ist ja auch egal. Sagt ihr uns dann einfach Bescheid, mir oder dem Bali oder... Ja. Super, danke. Bitte. Ja? Sonst noch Dinge dazu? Also ich habe gerade mal eben auf der Mailingliste nach TDPA und oder Tag der politischen Arbeit gesucht. Und ich habe da zwar Mails gefunden, die im eigentlichen Text dann solche Suchbegriffe drin haben, aber irgendwie ein aussagekräftiger Betreff oder sowas ist irgendwie aus Oktober 2014. Vielleicht ist da auch einfach was untergegangen. Nee, das war nicht Thema, das Thema war nicht TDPA. Der Thread hieß Wie weiter? Und der war vom 30.04. Von Dave K. Ja, dann kannst du dir auch selber denken, warum sich da keiner zu meldet. Warum sollte man sich was durchlesen? Wie zu meldet? Ja, Menschen, die irgendwie sich beteiligen wollen, die irgendwie die Mailings lesen und dann irgendwie zum LPT zum Beispiel irgendwie dann irgendwie was beitragen wollen oder wissen, dass auf dem Tag der politischen Arbeit Sachen erarbeitet werden, die werden so ein Thread mit wie weiter Fragezeichen nicht als Aufruf verstehen, dass man da irgendwie was machen will, auch wenn da irgendwie 68 Mails drinstehen. Das ist für mich kein Aufruf, irgendwie für TDPA irgendwie Beiträge zu sorgen. Ja, warte, ich such's dir raus. Also, den Thread hab ich, das ist nicht das Ding. Ich denke ja irgendwie nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die wir ansprechen wollen. Mhm. Aber in dem Thread geht es ja auch nicht um einen TDPA. Nee, das nicht. Aber im Zuge dessen ging es darum, wir müssen reden. Genau, so eine Art, wir müssen reden. Also Ursprung war die Mail von Dave K. Und da steht drin, ich fasse das jetzt mal in dem einen Absatz zusammen, weil daran hat sich alles entzündet. Was wir aus meiner Sicht brauchen, ist Folgendes. Eine Erörterung, wo die größten Dinge, eine Erörterung, in welcher Reihenfolge diese Probleme gelöst werden sollen, groß angelegte Diskussionen zu den Problemen, Lösungsvorschläge, Diskussionen über diese Vorschläge, Umsetzung, Wahlkampfstrategie, Deadline für fertig Ende 2015. So, und dann kommt halt in der Fraktion und im LV. Und so, das sind so Überlegungen, die ja nicht irgendwo hergeholt sind, sondern wir wissen alle, dass wir mit dem, was wir hier machen, so nicht weitermachen können, weil wir aus dem Umfragetief überhaupt nicht rauskommen. Also wir können irgendwie maximal kleine Akzente setzen. Lass mich dich kurz unterbrechen. Mir geht's nicht darum, dass ich den Inhalt nicht kapiert habe von den Mails. Mir geht's darum, dass vielleicht etliche Leute gar nicht auf dem Schirm haben, dass wir am 30.08. TDPA haben und dass wir dazu Tagesordnungspunkte sammeln wollen und halt Beiträge sammeln. Weil das klang gerade bei dir so durch. Nee, ja, auch und auch. Also deswegen spreche ich das sehr an, weil wenn wir das irgendwie verpennen und das nicht ansprechen, dann haben wir dann irgendwie ein TDPA. Die einen sind sauer, weil das nicht aufgenommen wurde. Die anderen fragen sich, warum die sauer sind und so weiter. Ich will hier irgendwie sowohl die politische Ebene, aber auch die restlichen Probleme, die da angesprochen werden, auf ein Level bringen. Und dafür eignet sich nun mal die zweiwöchentliche Vorstandssitzung. Darf ich noch mal was sagen? Bitte. Also ich denke, dass es erstmal wichtig ist, Räumlichkeiten zu finden, damit man weiß, was in diesen Räumlichkeiten machbar ist. Dann das zu veröffentlichen, wo das stattfindet und wann das stattfindet. Und dann über die NRW-Info und nicht über diese Tratschliste, die meiner Meinung nach viel zu wenig Leute mittlerweile lesen, einfach mal zu sagen, hier, wir brauchen jetzt ein Orga-Team, wir müssen uns zusammensetzen und überlegen, was wir da thematisch machen an dem Tag. Und dann halt eben zu einem Mumble aufrufen oder erstmal ein Doodle machen für Leute, die gerne ins Orga-Team wollen oder so. Aber irgendwie brauchen wir ja erstmal was Konkretes und ich teile die Meinung, dass die wenigsten Menschen wissen, dass da überhaupt ein TDPA ansteht, weil es ist ja auch noch alles nicht fest. Ja, nee, das war auch nicht mein der Sinn der Sache, dass ich jetzt sage, irgendwie es geht jetzt darum, den TDPA hier zu bewerben. Es ging mir darum, während ihr dafür sorgt, dass der irgendwie stattfinden kann und alles und die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass wir uns insgesamt schon mal überlegen, im Vorfeld und nicht erst, wenn das feststellt und die Leute schon alle im Urlaub sind, sondern dass wir vor den Sommerferien schon mal überlegen, wie wir den füllen wollen. Das war die Idee dahinter. Sollten wir da nicht vielleicht mal so ein bisschen auf eine LAFO-Sprechstunde versuchen, das Ganze mal dahin zu ziehen und versuchen, dort auch eine Diskussion zu dem Thema hinzubiegen? Ja, können wir gerne machen. Wäre auf jeden Fall dann nächste Woche Donnerstag, wäre das dann im Nachgang zu der Sitzung heute auch gut, weil vielleicht hat die AG Events dann schon ein paar mehr Infos. Dann hat sich das vielleicht auch umgesprochen mit dem Termin. Dann haben vielleicht die Leute, die in dem Thread geschrieben haben, auch das Protokoll gelesen oder die Aufnahme gehört. Und es geht ja immer relativ schnell, dass sich so Sachen rumsprechen. Da würde ich doch sagen, das war die nächste Info für vielleicht, Landes. Red ruhig. Ja, ich würde dich bitten, Vako, dass du, weil du ja sowieso an dir alle Infos zum TDPA zusammenlaufen und du ja auch immer die Erinnerung an die LAFO-Sprechstunde schreibst, du dann darauf hinweist, dass wir in der nächsten LAFO-Sprechstunde das Thema TDPA haben und die Leute, die sich da inhaltlich einbringen wollen, halt auch herzlich eingeladen sind. Ja, mache ich. Und wie gesagt, ich denke, dass wir auch im Laufe der nächsten Woche wissen, wo wir den machen. Mhm. Prima. Ja, wenn wir dann auch noch bekannt geben, dass die Sprechstunde sich hauptsächlich um TDPA handelt, dann kommen vielleicht auch noch ein paar mehr als letztes Mal. Gut, ich würde dann gerne zum nächsten, letzten Thema kommen, so vor dem nicht öffentlichen Teil. Zeile 578, BPT 15.1 von Paki. Ach, der Paki immer. Gibt es Interesse an einem Bus nach Würzburg? Da war es, glaube ich, so, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Genau. Ist einfach so die Frage mal in den Raum gestellt. Falls ja, muss ja jetzt nicht hier in der Sitzung sein, aber wenn wirklich Leute da sind, die sagen, sie haben dann auch keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Wir haben, also es gibt eine Wiki-Seite zum Bundesparteitag und da gibt es sogar eine eigene Wiki-Abschnittsseite für NRW, was ich vorher nicht wusste. Da an der Stelle nochmal danke an den Brax, weil er hat mich dann darauf hingewiesen. Das ist für NRW folgende Seite gibt. Ich kopiere die mal rein. So, und da gibt es halt Angebote, Mitfahrangebote und Hinfahrt und so Gesuche. Wir haben so eine gewisse Sonderstellung, was den BPT angeht. Der liegt in NRW in den Sommerferien. Man kennt das zum Beispiel aus Familien oder dass halt Freunde irgendwie dann im Urlaub sind und das Auto haben. Und daher habe ich gedacht, sprich das mal vorher an, damit wir das frühzeitig organisieren können. Muss ja jetzt nicht irgendwie ein 40-Mann-Bus sein oder ein 20-Mann-Bus sein, aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir rufen irgendwie dazu auf, so einen Bus mitzufinanzieren. Gab es ja immer mal wieder. Hin- und Rückfahrt sind gesichert, man ist unter lustigen Leuten und so. Ja. wollte ich an der Stelle nochmal anmelden. Also wer da irgendwie weiß, dass noch mehr Leute nach einer Mitfahrgelegenheit suchen, entweder ihr tragt euch da einzeln ein oder aber ihr kommt auch irgendwie, wenn ihr zu mehreren seid, auf uns zu, dann kriegen wir es schon irgendwie hin. Ich muss jetzt mal sagen, ich habe hier einen verhältnismäßig günstigen Autovermieter, der auch so kleinen Busse 7-8-Sitzer vermietet. Ich werde das mal mit im Auge behalten, was so hier aus der größeren Nähe, so Oberhausen und grobe Richtung Dortmund dann ist. Wenn da genügend Leute wären und man sich das dann teilen kann, würde ich den tatsächlich anmieten und dann auch fahren. Und könnt die Leute dann noch einsammeln unterwegs, weil ich werde mir auch für Würzburg dann wieder am Freitag einen Tag Urlaub nehmen, dass wir dann auch frühzeitig dann so loskämen, welche Fahrzeuge da stehen und was das so für den Einzelnen kosten würde, weil ich werde es nicht alleine stemmen können, Leute, das ist vorbei. Könnte man damit sicher noch was reißen. Mhm. Wie viel hattet ihr letztes Mal in den Bus nach Halle? Da bin ich überfragt, da war ich nicht dabei. Beim letzten Mal in Halle haben sich, glaube ich, auch MDLs engagiert gehabt, dafür zu sorgen, dass da eine Transportmöglichkeit besteht. Rede ich nicht? Ja, aber wie viele waren da im Bus? Das waren auch nicht so viele. Ich glaube, 10 insgesamt oder so. Kann das sein? Nein, das waren viel mehr. Ja, das waren 20 mindestens. Der Link steht im Pad. Ich kann den gerne auch nochmal an die Mumble-Kanäle schicken. Moment. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie da die Finanzierung funktioniert hat. Ich war nicht in dem Bus, aber andere Veranstaltungen haben ja auch gezeigt, dass das funktioniert. Und es gibt ja auch kleinere Busse mit, weiß ich nicht, 9 Plätzen oder so, die man sogar noch mit dem anderen Führerschein fahren darf. Und von daher können wir mal gucken. Und das Ding war spendenfinanziert mit einer Ausfallversicherung durch den Landesvorstand. Und hat aber die, ich glaube, ungefähr 1500 Euro, die das Ding gekostet ist, durch Spenden ziemlich genau reingekriegt. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, die mein Autovermieter hier abgibt, liegen da deutlich günstiger, aber sind natürlich auch deutlich kleiner. Also, ich meine, 7 und 8 Leute dürfen mitfahren, wie der Paki gerade gesagt hat, was man gerade so mit dem normalen Führerschein fahren darf. Das war aber mit Fahrer und mit Übernachtungskosten für den Fahrer und Verpflegung für den Fahrer. Also das kannst du so nicht rechnen. Das stimmt wiederum. Okay. Gut, dann haben wir die Busdiskussion auch durch. Wenn sonst nicht keine Anmerkungen mehr sind, würde ich sagen, wir schließen den öffentlichen Teil und würden uns dann in den NÖ-Teil begeben. Ist noch irgendwas? Wenn ja, möge dann jetzt jemand schreien. Ja, danke für deine erste Sitzungsleitung. Yay. Nee, das war's. Trotz Stress drumherum und Nebengeräusche, ne? Nee, das ging eigentlich. Also ich fand's nicht störend. Toll, und auf Twitter wurde mein an die Wand nageln direkt irgendwie aufgenommen. Ich sehe schon, ich kann hier irgendwie nicht unbeobachtet irgendwas sagen. Sitzung ist beendet, ne? Dann mache ich mal die Aufnahmen aus. Ja, ach so. Tschüss zusammen und zu spät. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.